Kapitel 12. Sternbotschafter Henderson telefoniert um 16:40 Uhr an Lord Halifax, dass Dalerus auch erwähnte, dass, wenn die Polen nach Berlin kämen, sie äußerst freundschaftlichen Empfanges versichert sein könnten. Es scheinen zwei polnische fixe Ideen zu sein, dass erster jedes Handeln ihrerseits als ein Zeichen eines Nachlassens des Widerstandes anzusehen sei und zweiter der Verdacht, dass es das alleinige Ziel Deutschlands wäre, die Westmächte von Polen zu trennen. Ein Schritt Englands sollte, 1, entkräften. Ich hege keinen Zweifel, dass Deutschland gern, 2, gesichert hätte, aber unsere Antwort muss seine Hoffnungen endgültig zerstört haben. Wenn Deutschland jetzt irgendeinen Schritt unternimmt, ist dies für Polen nicht ohne Belang, jedoch nur, weil Herr Hitler einsieht, dass der Preis der englischen Freundschaft nur ein endgültiges Übereinkommen mit Polen auf der Basis von Gleichheit, Sicherung Polens lebenswichtiger Interessen und internationaler Garantien sein kann. Sind die polnische Regierung soll nun unverzüglich bereit sein, wenn Hitlers Antwort überhaupt pünktlich eintrifft, ihren Teil zu einer friedlichen Lösung beizutragen. Es ist nicht ohne Interesse, dass, während jeder andere Diplomat gebeten hat, mich besuchen zu dürfen, keinerlei Anzeichen seitens des polnischen Botschafters in dieser Hinsicht vorliegen, trotz meiner Beziehungen zu ihm, die persönlich ausgezeichnet, DBFP 7 Nummer 470, Stern darauf bestand, dass er nicht bluffe. Botschafter Henderson telefoniert um 16:55 an Lord Halifax, dass Hitler in Beantwortung einer Anregung von Hitler, dass England auf einmal etwas anbieten könne in Hinsicht auf Kolonien als Beweis seiner guten Absichten, habe er scharf erwidert, dass Zugeständnisse leichter durchführbar seien in guter Stadt in schlechter Atmosphäre, und dass SMR früher 407, 29 August 1939 gezeigt hätte, dass sie grundsätzlich bereit sei, zu geeigneter Zeit die Abgabe von Kolonialgebiet zu diskutieren. Meiner Ansicht nach liegt es im Interesse Polens, soweit als es möglich ist, jede mögliche Ursache der Reibung in Zukunft zwischen ihm und seinem mächtigen Nachbar zu beseitigen. Wenn direkte Verhandlungen zwischen Polen und Deutschland stattfinden, müsste meiner Meinung nach die französische Regierung irgend möglichen Druck auf Polen ausüben, genau wie wir es im Falle von Deutschland getan haben, eine vernünftige Haltung einzunehmen. Übertriebenes Ansehen und übertriebene Eigenliebe seitens Polens dürfen nicht zugelassen werden, dass sie einer sauberen endgültigen Bereinigung, die auf International Nail Garantie fußt, im Wege stehen. Diplomatische Siege Polens können niemals zu friedlichen und dauerhaften Beziehungen zwischen Deutschland und Polen führen. EC, DBFP 7 Nummer 472, Sternbotschafter Henderson telefoniert um 19:00 an Lord Halifax, Herr Dalerus, der aufgefordert worden ist, sich bereit zu halten für einen Ruf zu Herrn Hitler, wollte nochmals die äußerste Bedeutung hervorheben, dass Polen eine Einladung annehme, mit Herrn Hitler in Berlin auf kürzeste Nachricht zu verhandeln. Die Lage ist viel zu kritisch, um das Ansehen Polens zu bedenken, DBFP 7 Nummer 477, Stern unter Bezugnahme auf diese vielfachen Bemühungen Hendersons am Nachmittag des 29.08. schreibt Hogan, Henderson machte sich über die Lage mehr Sorgen als Göring, weil ihm keinerlei Anzeichen vorlagen, dass die britische Regierung den Polen tatsächlich Verhandlungen empfohlen hatte. Er sah ein furchtbares Fiasko kommen, wenn Halifax es unterließ, Schritte in Warschau zu unternehmen. Erneut kabelte er hinzuweisen, damit die Polen zumindest ihre Zustimmung zu Verhandlungen mit den Deutschen geben konnten. Danach müsste also Henderson nichts davon gewusst haben, dass in der Not seiner Regierung, die er am Vorabend Hitler überreicht hatte, behauptet worden war, eine, umbeschwörend auf die Notwendigkeit dieses britischen Schrittes Verhandlungszusage der polnischen Regierung liege bereits vor. Stern, Hogan, S709, um 18:50 wurde Botschafter Henderson, nach diesem um 19:15, von Adolf Hitler die deutsche Antwort auf das britische Memorandum vom 28. August übergeben. Darin erklärt sich Hitler bereit, die vorgeschlagene Vermittlung der britischen Regierung zur Entsendung einer bevollmächtigten polnischen Persönlichkeit nach Berlin anzunehmen und rechnet mit deren Eintreffen bis Mittwoch, den, DB Nummer 123, 30. August 1939 408, 29 August 1939 von dem Empfang Henderson liegt keine besondere Aufzeichnung vor, wenn man Nidit den zweiten Teil der deutschen Aufzeichnung über dem Empfang vom 28. August als für den 29. August geltend ansehen will. Der Reichsaußenminister, der bei dem Empfang am 29. August dabei war, schreibt darüber in seinen Erinnerungen, der britische Botschafter wurde im Verlauf dieser Besprechung sehr heftig und erlaubte es sich sogar, mit der Faust auf den Tisch zu schlagen, ein Verhalten, das den Führer, wie er später Hess gegenüber erklärte, veranlasst hätte, die Besprechungen abzubrechen, wenn es mir nicht gelungen wäre, durch ein ablenkendes Eingreifen die Gemüter zu beruhigen und einst die Eitern der Verhandlung zu verhindern. Die Aufzeichnungen Henderson's sind im DB Nummer 124 plus 128 enthalten. J. von Ribbentrop, S191, Stern um 20:45 telefoniert Botschafter Kenner ARD an Lord Halifax, dass er heute Morgen Herrn Beckdurt, dessen Kabinettschef den Kern des Berlin-Telegramms Nummer 455, DB Nummer 117, gesandt habe und dass er es besser gehalten habe, nicht nur die Textstellen auszulassen, die ausdrücklich von Herrn Strang in seinem Telefongespräch erwähnt wurden, sondern auch den ganzen Absatz 7 mit Ausnahme des könnte ersten Satzes. Herr Beat sandte mir heute Nachmittag eine Botschaft, um mir zu sagen, dass, während er äußerst dankbar für unsere Freimütigkeit sei, er gegen ein Eingreifen Stellung nehmen müsse, das möglicherweise aus der zweiten Hälfte des Absatzes 6 entnommen werden könnte, dass nämlich Polen die Märzbedingungen annehmen, DBFP 7 Nummer 487, Stern Lord Halifax telegrafiert um 21:55 an Botschafter KNARD, bitte unterrichten Sie Herrn Beat streng vertraulich, dass die gegebene Information folgendermaßen erweitert worden ist, Berichterstatter, der vollkommen vertrauenswürdig ist, sah den deutschen Schlachtplan für die Operation an der polnischen Front. Er war nicht bereit, Einzelheiten mitzuteilen, sagte aber, dass Warschau von Ostpreußen in nordsüdlicher Richtung und von der Westslowakei in nördlicher Richtung angegriffen werden würde, wobei das stark befestigte und verminnte Gebiet von Katowice vermieden wird. Pommern und Grenzmark würden Defensivfronten sein. Schlesien wird nicht erwähnt. Polnische Streitkräfte im Nordkorridor würden leicht ausgeschaltet sein. Obgleich wir volles Vertrauen in diese Quelle haben, kann er ein Opfer einer Täuschung sein. DBFP 7 Nummer 491, Stern 409, 29 August 1939 Lord Halifax telegrafiert um 23:55 an Botschafter KNARD, Zusammenfassung der deutschen Antwort soeben erhalten. Sie scheint nicht jegliche Türe Susus die lagen. Voller Text noch nicht vorliegend. Der volle Text lag Lord Halifax bereits um 22:25 vor DV, Stern ich konnte die Verantwortung nicht übernehmen, der polnischen Regierung gegen jeglichen Schritt zu raten, den sie für ihre Sicherheit ratsam erachtet. Aber ich hoffe, dass alles nur irgend mögliche getan werde, um solche Maßnahmen zu vermeiden oder ihnen den Anschein einer Herausforderung zu geben, DBFP 7 Nummer 495, Stern Lord Halifax berichtet Botschafter KNARD, dass er den polnischen Botschafter zum Besuch aufgefordert und ihm eine Zusammenfassung der Antwort vorgelesen habe, welche SMR auf Hitlers Mitteilung vom 25. August übersandte. Ich las ihm auch mein Telegramm DBFP 7 Nummer 411 vom 28.08.2014 Uhr vor an Eure Exzellenz. Ich drückte die Hoffnung aus, dass seine Regierung nichts Ungelegenes in diesen Dokumenten sehen würde. Die polnische Regierung hätte häufig ihre Bereitwilligkeit zu verhandeln ausgedrückt und es schien mir schwierig, dem Gebrauch von Gewalt zu widerstehen, ohne zur gleichen Zeit die Notwendigkeit direkter Diskussionen zu betonen. Graf Rakczynski, der etwas außer Füllung mit seiner Regierung zu sein schien, hatte keinerlei Bemerkungen zu machen. Er fragte, ob SMR irgendein Verlangen nach einem Waffenstillstand stellen würde. Ich erwiderte, dass in der Antwort nichts dergleichen enthalten sei, dass aber der Botschafter in Berlin aufgefordert werden könnte, Herrn Hitler die Notwendigkeit der Einstellung von Provokationen nahezulegen, wenn Diskussionen beginnen sollten, dass eine gewisse Schwierigkeit entstehen könnte bezüglich der Definition wesentlicher polnischer Interessen. Ich sagte ihm, dass nach meiner Ansicht dies eine Angelegenheit der Diskussion wäre, wenn Unterhandlungen stattfänden, DBFP 7 Nummer 497 vom 29. August, zum Schluss sagte der Gesandte, Sternbotschafter Henderson berichtet Lord Halifax, am 30. August um 3:30, dass er den polnischen Botschafter noch vor Mitternacht besucht und es als richtig angesehen habe, ihm Hitlers Antwort vorzulesen. Ich sagte ihm, dass es mir klingt, als ob es Herrn Hitlers eigenes Erzeugnis wäre und dass der Wortlaut in diesem Lichte gesehen werden müsste. Ich sagte, dass ich die Ansicht meiner Regierung noch 410-29 August 1939 nicht kenne, empfand aber meinerseits, dass die polnische Regierung nicht verlieren, sondern nur gewinnen könne, wenn sie einen letzten Versuch zur Erhaltung des Friedens machte. Wenn sie keinen Erfolg haben sollte, würde der psychologische Eindruck eines Soldin-Versuches auf die Welt zu ihrem Vorteil sein. Der polnische Botschafter drückte sich ganz hoffnungslos aus und meinte, dass das Äußerste, was eine Regierung tun würde, wäre, ihn anzuweisen, Herrn Hitler aufzusuchen. Ich sagte ihm, dass auch ich sehr wenig Aussicht auf einen friedlichen Ausgang habe, dass ich aber immer noch glaubte, dass eine letzte Bemühung des Versace's wert sei. Ich zweifelte stark, ob Herr Hitler Krieg wünschte, aber er war nun einmal so weit gegangen, dass er nicht mehr zurückziehen konnte, außer es würde ihm eine letzte Gelegenheit geboten. Ich sah nicht die geringste Chance dafür, außer, DBFP 7 Nummer 510, im Wege eines direkten Kontaktes Sternchen erhalten sind, aus denen einmal die deutsche Reaktion auf das britische Es ist ein Glück, dass uns in den Akten zur deutschen auswärtigen Politik teilweise die Entwürfe und Skizzen zum britischen Memorandum vom 28. August 1939 Memorandum und zum anderen die deutsche Einstellung zu den Problemen eindeutig zu erkennen ist. Der Hauptwert wird auf die Notwendigkeit gelegt, eine rasche Beendigung der Verfolgung der Minderheiten herbeizuführen. Dann ergibt sich aus Ziffer 2 der Skizze eine Antwort an England klar, warum man deutscherseits auf den raschesten Beginn von Verhandlungen Wert legt und dass man mit einer gewissen Dauer der Verhandlungen rechnet, also keinesfalls, wie behauptet wird, dem polnischen Bevollmächtigten nur fertige Forderungen zur sofortigen Annahme vorlegen will. Stern Adab BD 7 Nummer 422 S DB Nummer 125 richtiger würde die Überschrift gelautet haben, Entwürfe und Skizzen für die deutsche Antwort auf das britische Memorandum vom 28.08.1939. Stern Dalerus setzte seine Besprechungen fort. Um 22 Uhr wurde er von dem offenbar erregten britischen Geschäftsträger Forbes um eine Zusammenkunft gebeten. Sie trafen sich im Hotel und Forbes berichtete, Dalerus, S91F. Das Zusammentreffen mit Hitler und Ribbentrop habe anfänglich eine gute und vielversprechende Entwicklung genommen. Man hatte die Möglichkeiten für eine effektive Durchführung der Punkte diskutiert, zu denen nach Hitlers Not der englischen Regierung Stellung zu nehmen war. Am Schluss hatte Hitler die deutsche Antwortnot hervorgeholt und sie vorgelesen. Im Ganzen bestätigte er von 411/29 August 1939 Inhalt, dass Hitler den Engels-Dien-Standpunkt akzeptiert hatte. Aber am Schluss der Not verlangte die deutsche Regierung, dass polnische Unterhändler sich im Laufe des 30. August in Berlin zu Verhandlungen einfinden sollten. Henderson war über diese Formulierung empört, die er als ein Ultimatum von deutscher Seite auffasste, und gab seiner Meinung in scharfen Worten Ausdruck. Hitler wurde wütend und es entstand zwischen ihnen ein Zank, der nach Forbes Bericht peinlich und heftig war. Das Resultat des Wortwechsels war indessen, dass beide Parteien in starker Missstimmung schieden. Auf einmal war die Lage außerordentlich kritisch geworden. Forbes betrachtet es als hoffnungslos, unter Bedingungen zu verhandeln, aufgrund deren man immer auf Überraschungen von deutscher Seite gefasst sein musste, und seine optimistische Stimmung der letzten Tage war der Überzeugung gewichen, die Situation habe sich so verschärft, dass man auf das Schlimmste vorbereitet sein müsste. Wir besprachen, was zu tun sei, als ich wieder ans Telefon gerufen wurde. Dieses Mal war es Göring, der mich zu sprechen wünschte. Er war außerordentlich erregt und nervös und verlangte, ich solle sofort zu ihm kommen, da er äußerst wichtige Angelegenheiten mit mir zu besprechen wünsche. Forbes teilte meine Ansicht, dass es von großem Wert sein würde zu erfahren, welche Wirkung diese Zusammenkunft auf die deutsche Regierung gehabt habe, und wir nahmen deshalb Abschied voneinander. Sofort wurde ich zu Göring geführt, den Idi in einem sehr erregten Gemütszustand antraf. Er war gerade von einer Unterredung mit Hitler zurückgekommen und hatte eine Kopie der deutschen Not bei sich. Er schilderte das Treffen Hitlers und Henderson's in erzürntem Ton. Sein Bericht der Ereignisse war der gleiche wie derjenige Forbes, obwohl natürlich Göring Henderson als den an dem Auftritt Schuldigen ansah. Göring setzte sich, ergriff einen Rotstift, ging die Not durch, unterstrich mit einem oder mehreren Strichen die Sätze, die er für besonders bedeutungsvoll hielt, und gab unterdessen in seinen Kommentaren der Meinung Ausdruck, dass die Not in einem versöhnlichen Geist gehalten sei. Er sagte, dass Henderson's Zornausbruch als Beweis betrachtet werden müsse für den mangelnden Willen der Engländer, zu einer Einigung zu kommen, und äußerte seine tiefe Enttäuschung über die Ereignisse. Mit einem Strom von Worten entwickelte er mir jetzt die Gesichtspunkte der deutschen Regierung. Nun kam all die alte Missstimmung gegen England wieder an den Tag, nun wurden alle Streitfragen wieder aktuell und jetzt beurteilte er England von einem ganz anderen Standpunkt aus als in den letzten Tagen. Aber jetzt erfuhr ich, welche Bedeutung Polen wirklich hatte. Der Anlass zur Formulierung der Not sei, sagte Göring, dass die deutsche Reichsregierung den Absichten der polnischen Regierung skeptisch gegenüberstände. Die Polen hätten seit längerem militärische Vorbereitungen getroffen und den größten Teil ihrer Armee mobilisiert. Natürlich habe Deutschland Gegenmaßnahmen ergriffen. Ein beachtlicher Teil des deutschen Heeres sei an der polnischen Grenze 412/29 August 1939 aufmarschiert. 60 deutsche Divisionen stehen dort bereit, sagte Göring. Dies entspricht ungefähr 1 Million Mann, aber alle hoffen, dass nichts geschehen wird und keine kriegerischen Verwicklungen zwischen Polen und Deutschland notwendig werden. In dieser außerordentlich schwierigen Lage ist es indessen selbstverständlich, dass wir eine kurze Frist für die Entscheidung verlangen müssen, er fuhr fort, die Polen sind wahnsinnig. Ihr Auftreten gegen die deutsche Minderheit innerhalb des polnischen Gebiets ist unerklärlich und unmenschlich. Organisierte Übergriffe in großem Umfang finden täglich statt. Hier unterbrach ich ihn und hob hervor, dass es außerordentlich kurzsichtig sei, solche Zwischenfälle eine Rolle spielen zu lassen, wenn es gelte, eine so wichtige Frage wie Krieg oder Frieden in Europa zu entscheiden. Ein solches Intermezzo, soweit der Bericht darüber überhaupt wahr sei, könne ja die Folge eines undisziplinierten Übergriffs polnischer Offiziere oder Unteroffiziere sein und dürfe nicht verallgemeinert werden. Aber Göring unterbrach mich seinerseits und fuhr in äußerst erregtem Ton fort, die Polen betreiben in ihrem staatlich kontrollierten Rundfunk eine heftige Propaganda gegen Deutschland. Am Schluss dieses Wutausbruchs erklärte er, der einzige Grund dafür, dass Deutschland Polen nicht den Krieg erkläre, sei der Umstand, dass die deutsche Regierung von dem Wunsch, zu einer Verständigung mit England zu kommen, beseelt sei. Es sei aber Wahnsinn, zu glauben, England und Frankreich könnten durch ihr Auftreten ein deutsches Vorgehen gegen Polen, wenn es notwendig würde, verhindern. Am Schluss fügte er hinzu, Italien wird sich bei einem solchen Konflikt unter allen Umständen neutral verhalten. Alles deute darauf hin, dass es die bewusste Absicht der Polen sei, jede Möglichkeit einer Verständigung zu sabotieren. Die Polen provozierten, weil sie wüssten, dass sie einen wirksamen Vertrag mit England hätten. Als Beweis für die polnischen Provokationen kam er wieder auf die Rundfunknachrichten und betonte, dass unter Mitwirkung der polnischen Regierung oder zumindest mit ihrer Duldung deutschfeindliche Rundfunknachrichten besonders in diesen Tagen verbreitet worden seien. Das Ganze sah trostlos aus. Göring beruhigte sich indessen allmählich und kam mit einer wichtigen Mitteilung. Er erzählte streng vertraulich, dass Hitler beschäftigt sei, ein großzügiges Angebot an Polen auszuarbeiten. Er hatte hiermit bereits im Lauf des Tages begonnen, und deshalb sei es umso bedauerlicher, dass Hitler und Henderson am Abend in einen Wortwechsel geraten wären. Göring äußerte indessen die Hoffnung, dass Hitler seinen Plan weiterverfolgen und sein Anerbieten bereits frühzeitig am nächsten Morgen fertigstellen und offen darlegen würde. Göring war allerdings nicht berechtigt, mir den Inhalt des Plans mitzuteilen, aber in seinem Bemühen, den Wunsch der deutschen Regierung, zu einer Regelung zu gelangen, deutlich zu machen, wollte er mich in großen Zügen über den Hauptinhalt des Planes doch unterrichten. Erster. Deutschland hielt fest an seinen Ansprüchen auf Danzig. Zweiter. Um eine gerechte und endgültige Lösung der Frage eines Korridors zur R413-29 August 1939 reichen, würde Hitler vermutlich vorschlagen, dass in den in Rede stehenden Gebieten eine Volksabstimmung stattfinden solle. Diese Abstimmung solle auf Bestimmungen ungefähr der gleichen Art wie im Fall der Saar beruhen und die Gebiete umfassen, in denen sich eine gemischt deutsch-polnische Bevölkerung befinde. Führe die Volksabstimmung dazu, dass Polen das Gebiet zufalle, dann solle Deutschland eine Verkehrszone, einen Korridor durch den Korridor mit einer breiten Autobahn und einer viergleisigen Eisenbahnlinie erhalten. Diese Linie solle so ausgebaut werden, dass sie Polens Verkehrslinien nicht störe. Wenn dagegen die Volksabstimmung zugunsten Deutschlands ausfiele, solle Polen entsprechende Verkehrsverbindungen erhalten. Der Vertrag solle von 5 Großmächten garantiert werden. Auf meine Frage, um welches Gebiet es sich handle, antwortete Göring, dass dies noch Gegenstand eingehenden Studiums sei, er aber auf der Basis der Diskussionen, die bereits stattgefunden hätten, das fragliche Gebiet auf eine Karte skizzieren könne. Er riss die Seite aus einem Atlas heraus und zeichnete das Gebiet in grün ein. Mit rot kennzeichnete er das Gebiet, das als rein polnisch betrachtet werden konnte. Nachdem er die Demarkationslinie eingezeichnet und die Karte geprüft hatte, änderte er die Linie so, dass auch Lads in das Abstimmungsgebiet fiel, dies deshalb, weil, wie er sagte, die Mehrheit der Bevölkerung dieser Stadt aus Deutschen bestehe. Diese faksimilierte Karte ist außerordentlich interessant, weil sie zeigt, wie rasch und leichtsinnig die Beschlüsse in diesem Zusammenhang gefasst wurden. Ich hatte die Karte bei mir, als ich einige Stunden später nach London reiste. Aber es zeigte sich, dass die auf ihr eingezeichneten Grenzen sehr beträchtlich sich von denen unterschieden, die in dem bekannten Vorschlag angegeben wurden, den Ribbentrop in rasendem Tempo Henderson bei ihrem Zusammentreffen in der Naht vom 30. zum 31. August vortrug. Nach diesem Dokument sollte nämlich die Grenze von der Ostsee über die Linie Marienwerder-Graudenz-Kalm-Bromberg nahe Schönlanke gehen. Eich habe diese Linie auf der Karte eingezeichnet, um deutlich zu machen, wie Hitler bei Abfassung der endgültigen Not an Polen die zuerst beabsichtigte Forderung sehr beträchtlich herabgesetzt hatte. Unsere lange Unterredung endete damit, dass Göring mich drängte, Eich solle sofort nach London fliegen, um der englischen Regierung einen genauen Bericht über die Ereignisse des Abends zu geben und Deutschlands Entschlossenheit zu betonen, zu einer Verständigung zu kommen. Weiter war Göring sehr daran gelegen, dass Eich der englischen Regierung streng vertraulich zu verstehen geben solle, Hitler beabsichtige, im Laufe des 30. Polen eine Not zu übermitteln, die so leichte Bedingungen enthalten würde, dass sie herli von Polen akzeptiert und von der englischen Regierung befürwortet werden könnten. Göring erbot sie, mir sofort ein deutsches Flugzeug zur Verfügung zu stellen, wenn ein englisches nicht recht 414-29 August 1939 zeitig ankäme, um mir die abzuholen. Ich sollte ihn sofort benachrichtigen, sobald ich mit London in Verbindung war, was ich zu tun versprach und auch tat, da die Formulierungen von Dala US bezüglich der von Göring auf der fraglichen Karte eingezeichneten Gebiete zu falschen Schlussfolgerungen geführt haben, stellte Göring in Nürnberg richtig, Göring, in der Besprechung, die in der Nacht vom 29. auf den 30. August zwischen Dalerus und mir stattgefunden hat, habe ich aus einem Atlas spontan eine Karte her ausgerissen und habe mit Grünstift und, glaube ich, Rot- oder Blaustift die Gebiete angezeichnet, nicht die wir verlangen würden, wie das vorhin hier von der Anklage ausgelegt wurde, sondern die Gebiete Polens, in denen Deutsche wohnen. Dass auch der Zeuge Dalerus dieser Auffassung war, geht am klarsten daraus hervor, dass er auf einer Karte daneben dieselben Bezeichnungen wiederholt und dann folgendes schreibt, neben dem ersten gestrichelten Teil, deutsche Bevölkerung nach Göring und bei dem zweiten punktierten Teil, polnische Bevölkerung nach Göring. IMT 9S546F, er schreibt dann weiter und zieht Grenzen, Göring erster Grenzvorschlag, der stimmt überein mit der Einzeichnung polnische Bevölkerung und deutsche Bevölkerung, das war kein Grenzvorschlag, sondern das war die Auseinanderhaltung und schreibt dann Hitlers Vorschlag, das ist der endgültige, der richtig und einzig übermittelte Vorschlag, der der polnischen wie der englischen Regierung zugestellt worden ist. Wenn man meine Karte vergleicht, so sieht man, dass hier ganz spontan in aller Schnelligkeit in zwei Farbenstift nur eine ganz oberflächliche Festlegung der ungefähren Bevölkerungsgebiete gegeben ist, nämlich in dem einen, wo sich in der Hauptsache die Deutschen aufhalten, und in dem anderen, wo ausschließlich Polen sind. Mitgegeben wurde Herrn Dalerus von Anfang an nur der Grenzvorschlag in großen Zügen, der nachher präzisiert wurde, und um den allein geht es, und das war auch derjenige, der veröffentlicht worden ist, der dem Botschafter Henderson vorgelesen wurde und den, weil er ihn nicht aufgefasst und verstanden hat, ich in der Nacht durch Dahlerus an die Botschaft habe telefonieren und am nächsten Tag überprüfen lassen. Dr. Stamme, wollen Sie den letzten Satz nochmals wiederholen, das ist nicht durchgekommen. Göring, ich sage, der hier auf Hitlers Vorschlag eingezeichnete Verlauf des Korridors war der offizielle Vorschlag, den der Führer, der ja allein berechtigt war, endgültige Vorschläge zu machen, ausgearbeitet hat. Dieser Vorschlag ist es auch, der dem Botschafter Henderson verlesen wurde, und da er ihn nicht aufgefasst hatte, wurde von mir in der Nacht dem Dahlerus diese, dem Botschafter Henderson vorgelesene Not überreicht, damit er sie durchdiktieren könnte und ich sicher war, dass der englische Botschafter ihren ganzen Umfang kennenlernte. Dieses war, wie ich schon ausgeführt habe, tatsächlich ein außerordentliches Risiko, da der Führer 415 die Auslieferung zunächst verboten hatte und, wie ich schon betonte, nur ich sie durchführen konnte oder nur ich dieses Risiko übernehmen konnte. Stern Lord Halifax telegrafiert dem britischen Botschafter Lindsay in Washington 10:50 Uhr, dass Oberst Beat für die vorgeschlagene Antwort an Hitler dankbar sei und die Regierung seiner Majestät ermächtige, die deutsche Regierung davon zu verständigen, dass Polen bereit sei, direkt mit Deutschland in Verhandlungen einzutreten. Daraufhin sei die Antwort an Hitler geändert worden und die betreffende Stelle laute nunmehr, die Regierung ihrer Majestät hat soeben eine endgültige Zusicherung von der polnischen Regierung erhalten, dass sie bereit sei, auf dieser Grundlage in Besprechungen einzutreten und die Regierung ihrer Majestät hofft, dass die deutsche Regierung ihrerseits ebenso bereit sei, dem Susu stimmen um, DBFP 7 Nummer 460, Halifax belügt also den britischen Botschafter und die amerikanische Regierung über die wahren Zusammenhänge dieser Angelegenheit. Stern unter Chaim Weizmann, Präsident der Jewish Agency, schreibt in seinen Erinnerungen, nachdem er sich schon der Darstellung des Krieges widmet, bescheiden, Weizmann, S 418, ich überbrachte schriftlich das Beistandsangebot, am 29.8., DV, das der Zionistische Kongress in Genf an die britische Regierung gerichtet hatte, den Brief selbst bringt er nicht. Dieser lautete nach der Times vom 5.9. und Jewish Chronicle vom 8.9.1939, in dieser Stunde höchster Krise zwingt mich das Bewusstsein, dass die Juden einen Beitrag zur Verteidigung der geheiligten Werte zu leisten haben, diesen Brief zu schreiben. Ich wünsche in höchst nachdrücklicher Weise die Erklärungen zu bestätigen, die ich und meine Kollegen in den letzten Monaten, und besonders in der letzten Woche, gemacht haben, dass die Juden zu Großbritannien stehen und an der Seite der Demokratie kämpfen werden. Unser dringender Wunsch ist es, diesen Erklärungen auch praktische Wirksamkeit zu geben. Wir wünschen dies in einer Art zu tun, die gänzlich übereinstimmt mit dem allgemeinen Schema britischer Aktion, und daher würden wir, in großen wie in kleinen Dingen, uns die Koordinationsrichtlinien seiner Majestät Regierung stellen. Die Jewish Agency ist bereit, ein sofortiges Abkommen einzugehen, jüdische Mannschaften, technische Fähigkeiten, Hilfsquellen etc. einzusetzen. Die Jewish Agency hatte kurzem noch politische Differenzen mit der Mandatsmacht. Wir wünschen vor, diese Differenzen aufzugeben gegenüber den größeren und vordringlicheren Notwendigkeiten der Zeit. Wir bitten Sie, diese Erklärung anzunehmen in dem Geiste, in dem sie gemacht wird. 416-29 August 1939, H.G. Adler, Verfasser des Buches, Die verheimlichte Wahrheit, Theresiens Datö Dokumente, J.C. Mohr, Tübingen, S. 321, führt zu diesem Schreiben aus, es stimmt zwar, dass es unklar bleibt, in welchem Namen welcher Juden Weizmann seine Zusagen gab, aber gewiss konnte er nur für jene sprechen, die seiner indirekten Autorität unterstanden, über eine direkte verfügte er nicht, also vor allem für die Juden Palästinas. Trotzdem ist zuzubilligen, dass dieser Brief in seiner gerade darin unzulänglichen Formulierung kein diplomatisches Meisterwerk war und dem nationalsozialistischen Staat eine willkommene Waffe für propagandistische und noch viel tragischere Zwecke auslieferte, als Hunderttausende und 4 Wochen später Millionen von Juden in seiner Gewalt waren. Am beklagenswertesten dabei ist die Kurzsichtigkeit, mit welcher der Glaube an eine einheitliche jüdische Weltmacht genährt wurde, die dem NS als Erzfeind vorschwebe. Stern zu dieser Auffassung steht der amtliche jüdische Standpunkt bittere Zuständigkeit und Verantwortlichkeit für die Interessen des jüdischen Volkes in aller Welt, wie er im Gesetz des Staates Israel vom 1.8.1950 zur Bestrafung der Nazi und Nazi-Helfer und in den Ausführungen der Staatsanwaltschaft und des Gerichtes im Eichmann-Prozess zum Ausdruck kommt, im diametralen Gegensatz. J.G. Burg schreibt in Schuld und Schicksal, außer den hier genannten Grobarbeiten außerhalb und innerhalb Israels vor allem der Zionistische Weltpen-Kongress und die Sochna THs, von den Briten Jewish Agency genannt. 334, der Zionistische Weltkongress findet regelmäßig alle 2 Jahre statt. Die 500 Kongressteilnehmer sind Vertreter verschiedener am Kongress offiziell beteiligter und anerkannter zionistischer Gruppen. 337, die Sochna THs wurde erst 1929 gegründet und setzt sich aus 50% Vertretern von zionistischen und aus 50% Vertretern nicht-zionistischer Organisationen zusammen. Sochna THs hat 2 gleichberechtigte Vorsitzende. Der politische Vorsitzende hat seinen Wohnsitz in London, der organisatorische in Jerusalem. 338, Stern Lord Halifax übersendet um 12:45 an den britischen Botschafter in Rom den endgültigen Text der Antwort an Hitler, den er dem Grafen Czarnöhö mitteilen dürfe. DBFP 7 Nummer 449, Sternbotschafter Lorraine teilt Lord Halifax mit, dass ihm Graf Czarnöhö heute Nachmittag einige Nachrichten in strengster Vertraulichkeit gegeben habe. Mussolini hätte ein dringendes persönliches Telegramm an Hitler gesandt, dass er von dem 417-29 August 1939 Sinne der Mitteilung des Premierministers, die Botschafter Henderson an Hitler gestern übergeben habe, unterrichtet sei und dass diese nach Mussolinis Meinung die Grundlage böte zu einer ehrenhaften und friedlichen Regelung und dass in dem Augenblick, wo er im Begriffe sei, eine Entscheidung zu fällen, beladen mit schwersten Konsequenzen, sein Rat an Herrn Hitler als treuer Freund sei, sie nicht zurückzuweisen, sondern zuzustimmen, Diskussionen auf dieser Basis zu eröffnen. Der Duce forderte Hitler auf zu überlegen, dass er weit mehr gewinnen könnte durch eine friedliche Regelung, als er durch Krieg erlangen könnte. DBFP 7 Nummer 476, Lord Halifax telegrafiert an Botschafter Lorraine. 3. Je mehr ich daran denke, umso mehr bin ich geneigt, Ihre ursprüngliche Ansicht als richtig anzusehen, nämlich, dass jede Initiative in diesem Stadium ein Fehler sein könnte. Ich kann dem Gefühl nicht widerstehen, dass der Druck der Ereignisse selbst, als auch der inneren Situation in Italien, die nötige gewünschte Wirkung auf den Geist Mussolinis hervorbringen wird. 4.5. Ich würde jedoch vorziehen, dass die vorgeschlagene Sprache die folgende sein sollte: Seiner Majestät Regierung würde nichtsdestoweniger wünschen, dass Signor Mussolini weiß, dass, ob und wann seine Entscheidung getroffen ist und wenn sie so wäre, dass nach seiner Meinung Konsultation wünschenswert wäre, zwischen beiden Regierungen in Bezug auf die Wirkung der sich ergebenden Situation auf ihre respektiven sowohl wie auf ihre gemeinsamen Interessen, würde Seiner Majestät Regierung ihrerseits sie willkommen heißen. DBFP 6 Nummer 480, Stern. Der italienische Botschafter Attolico hatte eine Unterredung mit dem Reichsaußenminister, in der er ihm mitteilte, dass Botschafter Henderson in der Unterhaltung mit Hitler erklärt habe, er hoffe, dass immer noch eine Regelung der polnischen Frage auf friedlichem Wege möglich sein werde und dass sich anschließend eine Verbesserung des deutsch-englischen Verhältnisses anbahnen würde. Hitler habe diesen Gedanken aufgenommen und dafür folgende Bedingungen aufgestellt, und zwar 1, dass die Verpflichtungen, die Deutschland Italien gegenüber eingegangen sei, von der neuen deutsch-englischen Verständigung genauso unberührt bleiben würden, wie die französisch-englischen Beziehungen. Diesem Gedanken habe Henderson zugestimmt. 2, dürfe das deutsch-russische Verhältnis ebenfalls nicht durch die deutsch-englische Verständigung tangiert werden. Deutschland habe den unverrückbaren Entschluss gefasst, nie mehr mit Russland in einen Konflikt einzutreten. 3. Müssten die Kolonialwünsche Deutschlands erfüllt werden, und 4. Das polnische Problem so oder so geregelt werden. 418-29 August 1939 auf die Frage Attolikos, ob der Geist des englischen Dokuments ein freundschaftlicher wäre, antwortete der Reichsaußenminister, dass man den englischen Wunsch, einen Ausweg zu finden, dem Dokument anmerke. Die Engländer wollten einen direkten Kontakt zwischen Deutschland und Polen herstellen und wären der Ansicht, dass die Polen nach Berlin kommen sollten. Er frage sich nur, ob es eine wirklich verhandlungsfähige polnische Regierung gäbe. Attolico erwähnte, dass Mussolini noch einen besonderen Vorschlag im Auge gehabt habe, ihn aber angesichts seiner früheren an die deutsche Regierung gerichteten Anregungen noch nicht vorzulegen gewagt habe. Es handle sich nicht um einen reinen Konferenzvorschlag. Die Konferenz würde erst im zweiten Stadium in Erscheinung treten. Er erwiderte, dass die Dinge für derartige Anregungen schon zu weit vorgeschritten seien. Die Armeen rollten den Fronten zu, und man beschäftigte sich jetzt deutscherseits mit der englischen Anregung einer direkten Fühlungnahme, wobei er betonen müsse, dass Hitler entschlossen sei, in kürzester Frist das Problem so oder, Adab 7S339-340, so zu regeln. Stern um 16:40 richtete Mussolini unter Bezugnahme auf die englische Antwort 28.8. einen kurzen Brief an Hitler, den Attolico erst um 21 Uhr zusammen mit einer Aufzeichnung einer mündlichen Botschaft Mussolinis überreichen konnte. Er wurde bei dieser Gelegenheit über den Inhalt der soeben an Henderson übergebenen deutschen Antwort unterrichtet. DB Nummer 126, Stern. Graf Czarnöhö berichtet in seinem Tagebuch, der Duce ist unruhig. Er möchte etwas tun. Gewisse Äußerungen der englischen Presse, die von einer notwendigen italienischen Neutralität sprechen, haben eine verhängnisvolle Wirkung auf ihn gehabt. Inzwischen ordnet er eine Reihe von militärischen und zivilen Maßnahmen kriegerischer Art an, die nach meiner Meinung im Augenblick nicht notwendig gewesen wären. Sowohl aus Berlin wie aus London sind die Nachrichten besser. Halifax telefoniert mir, um mir zu sagen, der Führer habe die englischen Vorschläge nicht abgewiesen, und es gebe noch Möglichkeiten einer friedlichen Lösung. Attolico, der mit Ribbentrop gesprochen hat, sagt mehr oder weniger das Gleiche. Unter diesen Umständen veranlasse ich den Duce, Hitler eine Depesche zu schicken, um ihm den Weg der Verhandlungen zu empfehlen. Ich benachrichtige davon Sir Percy Lorraine, der sehr glücklich ist. Ich empfange die Frau des deutschen Botschafters in Spanien, Baronin von Storrö. Sie ist sehr pessimistisch in Bezug auf die innere Lage Deutschlands. Sie glaubt, der Ausbruch eines allgemeinen Krieges könnte sehr rasch zum Bolschewismus führen. Sie sagt, das deutsche Volk, welches, das undankbarste Volk der Welt ist Stern, werde in diesem Augenblick sehr starken und nazifeindlichen Strömungen bewegt von 419-29 August 1939. Der deutsche Industrielle Krupp von Bohlenhalbach wirbt in einem längeren Brief an einen französischen Geschäftsfreund für den deutschen Standpunkt und einen friedlichen Ausgleich. Der französische Verkehrsminister Anatole de Moncy bekommt den Brief zu lesen. DB Nummer 127, Stern. Als Hitler am 29.08. die deutschen 16-Punkte-Vorschläge diktierte, kam gerade Keitel hinzu, dem Hitler die Hauptpunkte vorlas und ihn fragte, was er dazu meine. Hierauf antwortete Keitel, ich finde das durchaus maßvoll, Görlitz, S-213, angebliche deutsche Forderungen auf schlesisches Gebiet. Henderson behauptet in seinem ersten Bericht und in Punkt 5 seines Berichtes vom 29. August über die Unterredung mit Hitler am 28. August, DB Nummer 117b, dass Hitler auch eine Berichtigung in Schlesien verlangt habe, weil 90% der Bevölkerung bei der Nachkriegsvolksabstimmung für Deutschland gestimmt hätten. Diese Behauptung ist unwahr, denn eine solche Forderung ist nicht erwähnt, a. in Hitlers großem Vorschlag vom 25. August, b. im deutschen Bericht über den Empfang Hentersons am 28. August, auch nicht in den Memoiren des Protokollführers, c. in Hitlers Antwort vom 29. August auf das britische Memorandum, d. in einer Aufzeichnung des Staatssekretärs V. Weizsäcker, die als Entwurf für eine Aufstellung der deutschen Forderungen an Polen dienen sollte, DB Nummer 125, e. in dem Schreiben des französischen Botschafters Colindre vom 29. August an Außenminister Barnett, in dem er Hentersons eigene Darstellung von Hitlers Forderungen wiedergibt, FGB Nummer 291, f. in Hentersons eigenem Schlussbericht vom 20.09.1939, der als amtliches britisches Dokument herausgegeben wurde und worin er auf Seite 22 Hitlers Forderungen in der Unterredung vom 29. August aufzählt, g. in Dahlerus, ausführliche Darstellung seiner Gespräche mit Hitler und Göring in der Zeit vom 26. 30. August. Die angebliche Forderung wird von Hentersons Sekretär am 29. August früh 1 Uhr, FGB Nummer 285, und gegen Mittag von Henderson, FGB Nummer 287, dem französischen Botschafter mitgeteilt. Obwohl nun Botschafter Henderson schon um 14 Uhr, am 29. August, nach London telefonieren musste, dass ihn Dahlerus von seiner um 11 Uhr gehabten Unterredung mit Göring unterrichtet habe, dass Deutschland nicht im Begriffe sei, irgendetwas in Schlesien zu verlangen, teilte um 23:35 der französische Botschafter Corbin Herrn Außenminister Barnett mit, dass er über das gestrige 420-29 August 1939 Gespräch zwischen Hitler und Henderson noch folgende ergänzende Einzelheiten erhalten habe. Der Reichskanzler gab, nachdem er außer seinen früheren Forderungen noch Schlesien zurückverlangt hatte, klar zu verstehen, dass das, was von Polen übrig bleiben würde, nicht auf eine unabhängige Zukunft redinnen könne, FGB Nummer 293, da Colindre Barnett bei einem um 22:15, also 80 Minuten früher geführten Telefongespräch, FGB Nummer 291, mitteilte, was ihm von Henderson über sein Gespräch mit Hitler und dessen Forderungen berichtet worden war, aber dabei nichts von Deutschen Forderungen auf schlesisches Gebiet erwähnte. Muss die nachträgliche Ergänzung absichtlich erfolgt sein, um die Forderungen Hitlers bei den Franzosen und Polen als unmäßig erscheinen zu lassen, was natürlich die Weltpresse gebührend unterstützte. In einer Anmerkung seines Buches, Colindre, von Moskau nach Berlin, S-435, erinnert sich Botschafter Colindre, mit lebhaftem Erstaunen sollte ich später in einem Telegramm unseres Botschafters in London lesen, der Kanzler habe klar zu verstehen gegeben, dass das, was von Polen noch übrig bleibe, wenn er Schlesien zu seinen übrigen Rüdererstattungsforderungen hinzufüge, nicht auf eine unabhängige Zukunft rechnen könne. Sir Neville hatte mir gegenüber nichts dergleichen verlauten lassen. Angesichts dieser Tatsachen ist es unbegreiflich, dass Hogan, 704, Hitler falschgehende Äußerungen zuschreiben kann, für die nicht der geringste Beweis vorliegt, dass sie von Hitler gemacht worden waren. Im Verlauf seiner Ausführungen gab Hitler zu, er sei schmerzlich versucht, GE eine Revision der unsinnigen durch Küchen, Badezimmer, Scheunen und Wesen Bergwerksschächte verlaufenden oberschlesischen Grenze zu verlangen. Die polnische Herrschaft in Oberschlesien sei außergewöhnlich hart gewesen und die Alliierten mit den ihnen angeschlossenen Mächten hätten sich von Anfang an besonders unredlich in der Wahl ihrer Methoden gezeigt, um dieses Gebiet den Polen zu übergeben. Doch habe er das Schicksal mit dem Aufgreifen dieses Anliegens nicht herausfordern wollen, denn er wisse, dass jede Veränderung des Status quo in jenem Raum vitale polnische Wirtschaftsinteressen ernstlich beeinträchtigen würde. Sir Neville Hendersons wohlüberlegter Krach mit Adolf Hitler am 29. August 1939. Frau V. Ribbentrop befasste sich in ihrem Buche Verschwörung gegen den Frieden, S-467f, mit dem Krach, den Henderson bei der Unterredung 29. August mit Hitler wegen der englischen Haltung zur Verfolgung der deutschen Minderheit in Polen hatte, S. Hendersons dritter Bericht vom 30. August, DB Nummer 124. Schließlich gab Henderson in einem Privatbrief an den britischen Außenminister am 421/30 August 1939 Halifax noch eine zusätzliche Erklärung über sein eigenes Benehmen und über die unerwartet ruhige Reaktion Hitlers. Glauben Sie mir, ich wollte dadurch nicht einen lange unterdrückten Wunsch befriedigen, sondern etwas tun, was sich nach sorgfältiger vorheriger Überlegung entschieden hatte, dass es gut tun könnte. Ich muss hinzufügen, dass ich im Begriffe war, aufzustehen, nachdem das Schlimmste geschehen war, aber er rührte sich nicht, Freund 3S339. Bei mir DB Nummer 128. Da Henderson bei seiner vorherigen Überlegung das deutsche Memorandum noch gar nicht kannte und dessen Inhalt ihn nur befriedigen konnte, gehört diese Szene zu den echten Rätseln, wie sie sich in den Tagen vor Kriegsausbruch mehrfach stellen. Man kann nur vermuten, dass der britische Botschafter von irgendeiner Seite zu seinem Schritt veranlasst worden ist, wenn Frau V. Ribbentrop vermutet, dass Henderson von irgendeiner Seite zu seinem Schritt veranlasst worden ist, so kann dies durchaus sein, denn dazu war in den drei Tagen, vom 26. und 28. August, seines Londoner Besuches genug Gelegenheit. Des Rätsels Lösung findet sich aber in folgendem recht eindeutigen Bekenntnis, zu dem er sich in seiner großen Mitteilsamkeit im Telegramm vom 30. August an Lord Halifax hinreißen lässt: Wenn wir wirklich das deutsche Heer und Volk dazu bringen wollen, gegen die unausstehliche Regierung Herrn Hitlers zu revoltieren, wird das nur möglich sein, soweit die polnische Frage betroffen ist, auf einer Grundlage dieser Art, da das ganze deutsche Volk und sogar der größte Teil der gemäßigten Gruppen des deutschen Volkes jede andere Basis als Unrecht an Deutschland ansehen würde. Dieser Punkt scheint mir von äußerster Wichtigkeit zu sein. Herr Hitler würde in der Stimmung, wie er sie gestern hatte, eine solche Lösung ablehnen, wenn er sie wirklich ablehnt, würden seine Leute noch unwilliger sein, ihm zu folgen. Wenn er unter unserem Druck annimmt, rechne ich damit, dass er an Prestige verlieren wird, und ich glaube nicht, dass das deutsche Volk sich in der unmittelbaren Zukunft irgendwelchen weiteren Schocks unterwerfen wird, genauso wenig wie wir selbstständig, wie wir aus der Schilderung Ribbentrops wissen, S409, ließ sich Hitler nicht provozieren, doch weder er noch der Reichsaußenminister durchschauten die weitgehenden Motive dieses wohlüberlegten Krachs. DBFP 7 Nummer 537, Mittwoch den 30. August 1939. Die Polizeidienststelle Elbing meldet einen Angriff auf ein Zollgehöft durch polnische Truppen, wobei ein deutscher Schütze getötet wurde, ferner den Grenzübertritt mehrerer polnischer Soldaten. Ein deutsches Flugzeug wurde über Deutsch, DWB 2 Nummer 470, Schirmgebiet von polnischer Flak beschossen. Stern 422/30 August 1939. Botschafter Ken ARD telegrafiert um 12:22 an Lord Halifax, 2. Herr Beck hat mich soeben davon unterrichtet, dass Maßnahmen, die einer Generalmobilmachung gleichkommen, heute Morgen angeordnet worden seien. 3. Die polnische Regierung gibt würdevolle und gemäßigte Erklärung an die Presse aus, welche genau überwacht wird. 4. Der Ausdruck Generalmobilmachung wird unvermeidlicherweise in den Veröffentlichungen erscheinen, die seit langem gedruckt worden sind, jedoch nicht in der Erklärung. 5. Ich möchte vorschlagen, dass der englischen Presse eingeschärft werde, dass übertriebene Sprache hinsichtlich der polnischen Verteidigungsvorbereitungen zu vermeiden sei. DBFP 7 Nummer 517, um 15:31 telegrafiert Botschafter Ken ARD an Lord Halifax: Der Militärattaché erfährt vom Generalstab, dass die Generalmobilmachung heute Nacht um Mitternacht beginnen wird. DBFP 7 Nummer 527, Stern um 17:30 meldet der deutsche Geschäftsträger aus Warschau: Seit einer Stunde ist in Polen durch Anschlag die allgemeine Mobilmachung befohlen worden. DWB 2 Nummer 465, Stern: Die deutsche Presse erhält darauf erst folgende Weisung: Die Meldung von der polnischen Generalmobilmachung muss kommentiert und groß aufgemacht werden. Die polnischen Argumente zu dem deutschen Aufmarsch sind mit der Begründung abzuweisen, dass Polen seit März unzählige Truppenmassen an der deutsch-polnischen und polnisch-danziger Grenze zusammengezogen hat. Nation Europa, Nummer 561/43ff, Stern: In den zweiten Abendnachrichten behauptet Radio Warschau, dass es in Duisburg zu Zwischenfällen gekommen sei, bei denen so viele Leute erschossen wurden, dass 16 Lastautos die Leichen hätten fortschaffen müssen. Fritsche, S26, Stern: Der polnische Botschafter Graf Rakczynski richtet an Lord Halifax einen Brief seiner Regierung, in dem sich diese gegen angebliche deutsche Gräuelhetze wendet. DB Nummer 129, Stern 423/30 August 1939. Botschafter Kolundre berichtet sofort über Hendersons Mitteilungen nach Paris, so dass Außenminister Barnitz schon um 1 Uhr an Botschafter Noel nach Warschau telegrafieren konnte, dass Hitler zum ersten Mal den Vorschlag der direkten Aussprache angenommen habe und dass es deshalb schwierig sei, mit einer FGB Nummer 294, schroffen Weigerung zu antworten. Stern um 2 Uhr berichtet Kolundre an Barnitz über seine Unterhaltung mit Henderson und trägt seine Bedenken vor: Unter den gegenwärtigen Umständen zöge eine Reise Herrn Becks nach Berlin allerdings schwerwiegende Nachteile nach sich. Eine solche Reise würde unweigerlich die Erinnerung an die traurige Präzedenzfälle des Herrn Schuschnigge und des Herrn Hacher wachrufen. Sie würden mit den ganzen Inszenierungskünsten, denen die deutsche Propaganda fähig ist, als ein moralischer Erfolg und als ein Anzeichen der Nachgiebigkeit ausgewertet werden. Die deutschen Ansprüche würden dadurch nur wachsen. Wenn also die Minister der beiden Länder zusammentreffen sollten, so müsste dies, wie mir scheint, in einer Stadt in der Nähe der Grenze geschehen. Sollte die Verhandlung hingegen in Berlin stattfinden, so müsste meiner Auffassung nach Herr Lipski beauftragt werden. Diese Lösung hätte übrigens noch den Vorteil, dass der Anschein vermieden werden würde, als akzeptiere Polen eine Fristsetzung, die alle Merkmale eines Ultimatums trägt. FGB Nummer 296, Stern. Wie die Herren wirklich dachten, beweist Barnitz' Mitteilung, dass Kolundre den brutalen Charakter der Antwort unterstrich, aber meinte, dass Polen wenigstens zu Anfang eine Fühlungsnahme annehmen sollte. Kolundre bestätigte dies selbst. Barnitz, S 279, Kolundre, S 436, FGB Nummer 300, jedenfalls muss die polnische Regierung die Besprechungen in Gang bringen, auch wenn sie kaum begonnen wieder abgebrochen werden müssten. Auch Noel meint in einem Telefongespräch um 11.20 Uhr, FGB Nummer 297, es besteht übrigens kein Grund zur Annahme, dass derartige Bedingungen von Polen angenommen werden, da sie den Ausgangspunkt seines Heerabsinkens zu einem Vasallstaat darstellen würden. Trotz des eindeutigen Charakters dieser Meinungsäußerungen glaubt Hogan, behaupten zu müssen, Kolundre plane es in Paris kraftvoll vor. Vor allem betonte er mit großem Nachdruck, müsse auf Warschau starken Druck ausüben, damit der polnische Bevollmächtigte noch rechtzeitig in Berlin eintreffe. Trug Stern die Argumente des Hitlerschen Mann, Gradgan, S 715, 424, 30 August 1939. Botschafter Noel schreibt zum Thema Generalmobilmachung noch, als Herr Barnitz von meinem Vorgehen durch meine Telegramme Kenntnis erhielt, beunruhigte er sich. Er fürchtete, dass seine persönliche Verantwortlichkeit durch mein Verhalten und das von mir erzielte Ergebnis engagiert würde. Fürchtete die Anschuldigung, Polen einer Kapitulation, die seitens Polens keineswegs zu erwarten stand, entgegenzuführen, und um seine Verantwortung zu entlasten, sandte er mir am Morgen des 30. ein Telegramm, das in seiner Art in den offiziellen Beziehungen seines Autors mit mir einzigartig war. Es enthielt einen Tadel gegen Midi und unterstrich, dass Polen allein Richter über die Zweckermäßigkeit der infrage stehenden Maßnahmen sei. Stern, Noel, S 432, Außenminister Barnitz selbst berichtet, nach der Lektüre seines Drahtberichtes, Noels, telefonierte mir der Ministerpräsident persönlich. Er hielt es, wie der Generalstab, für notwendig, dafür zu sorgen, dass die polnische Regierung uns niemals den Vorwurf machen könnte, wir hätten ihr Vorgehen auf militärischem Gebiet durch die Verzögerung einer Mobilmachung behindert, die sie für unerlässlich hielt. Er forderte Midi auf, dies sofort uns Herrn Botschafter klar zu machen. In Wirklichkeit hatte Noel, wie ich Daladier gegenüber bemerkte, Beck nur geraten, seinen militärischen Maßnahmen eine möglichst geringe Öffentlichkeit zu geben. Barnitz, S 279, wie Hogan dagegen behaupten kann, KNARD hatte die polnische Maßnahme gebilligt, obwohl Barnitz seinen Botschafter Noel angewiesen hatte, heftig gegen die Generalmobilmachung zu protestieren, ist unerfindlich. Hogan, S 712, Stern. Um 13:30 Uhr lässt Lord Halifax Botschafter Sir Eric Phipps in Paris anrufen mit dem Auftrag, bei M.A. Daladier zu sondieren, ob er es nicht für eine gute Sache hielte, nach London herüberzukommen, entweder heute Nachmittag oder morgen. Auf die Frage Sir Phipps, ob sich dies ebenso auf M.A. Barnitz bezöge, wurde ihm geantwortet, dass dies eine Angelegenheit der französischen Regierung sein würde. DBFP 7 Nummer 521, um 16 Uhr teilt Sir Phipps dem Foreigistan Office mit, dass M.A. Daladier sehr viel zu tun habe im jetzigen Augenblick in Verbindung mit militärischen Bewegungen und nicht geneigt zu sein scheine, es für möglich zu halten, dass er kommen könne. Um 17:30 teilt Botschafter Phipps Lord Halifax mit, Herr Daladier, der von Herrn Corbyn den Text der Antwort Hitlers erhalten hat, sagt mir, dass er sie als sehr schlecht ansehe und dass sie die Absicht Herrn Hitlers zeige, Polen zu zerstückeln. DBFP 7 Nummer 528, 425, 30 August 1939. Ich hatte die persönliche Anregung gemacht, dass Herr Daladier sie doch persönlich in London mit der Regierung Ihrer Majestät besprechen solle, er befindet sich aber in der gegenwärtig kritischen Konstellation nicht in der Lage, Paris zu verlassen. DBFP 7 Nummer 533, Stern. Lord Halifax beauftragt um 18:15 Botschafter Phipps in Paris, bitte teilen Sie Herrn Barnitz mit, dass wir nach vorläufiger Prüfung der deutschen Antwort die polnische Regierung davon verständigt haben, dass wir nicht die Verantwortung dafür übernehmen könnten, ihr gegen irgendeine Aktion zu raten, die sie für die Sicherheit als nötig erachte, dass aber jede Anstrengung zu machen sei, den Anschein einer Provokation zu vermeiden. DBFP 7 Nummer 536, Stern. Um 21:45 telegrafiert Botschafter Sir Phipps aus Paris an Lord Halifax, dass der Militärattaché heute eine kurze Aussprache mit General Gamelin gehabt habe. Der Letztere heiße die polnische Generalmobilmachung vollkommen gut. Dies könnte die Entscheidung Hitlers in keiner Weise beeinflussen, obgleich er vorgeben könnte, dass sie dies täte. Hitlers Verzögerung, gegen Polen vorzugehen, könnte auf diplomatische Gründe zurückzuführen sein, zum Beispiel, dass die Italiener den Krieg nicht als nötig ansehen, oder Unzufriedenheit in Deutschland, oder dass die Kriegsvorbereitungen noch nicht abgeschlossen seien. Die ursprünglich gegen Polen zusammengezogene Kraft sollte geheim gehalten werden, aber jetzt hat Polen Zeit gehabt, sich selbst entlang der Grenze zu verschanzen. Es war nicht mehr eine Frage des Überschreitens dieser Grenze in Straßenkolonnen, sondern einen Angriff zu machen, und bevor ein Angriff möglich ist, war es nötig, die erforderlichen rückwärtigen Organisationen aufzubauen, was Zeit erforderte. Der Generalstab scheint zu glauben, dass der Krieg nicht unvermeidlich sei, vorausgesetzt, dass wir alle gegenüber den Drohungen Hitlers absolut festbleiben. Der Generalstab hat ziemlich viel Informationen erhalten, die dazu neigen aufzuzeigen, dass die Disziplin des deutschen Volkes nicht sehr groß sei im Gegensatz zu der der Franzosen, die beschlossen haben, dass ein Krieg jeder Bereinigung vorzuziehen sei, die Zukunft nicht sichert. DBFP 7 Nummer 553, Sternbotschafter Colundre erzählt, Colundre, S440F. Am späten Nachmittag erhalte ich den Besuch des Schriftstellers Sieburg, den ich von Paris her kenne. Sofort fällt mir die Veränderung in seinen Gesichtszügen auf. Sie müssen wissen, sagt er, dass die Lage in Deutschland sich schnell 426-30 August 1939 zuspitzt. Hitler zögert, die Partei schwankt und das Volk murrt. Am Morgen des 26. sollte Deutschland Polen angreifen. In letzter Minute hat der Führer darauf verzichtet und seinen Angriffsbefehl widerrufen. Jetzt kann er auf diesen ersten Entschluss nicht mehr zurückkommen. Werden die Westmächte angesichts dieser Lage Verständnis aufbringen? Heute würde Hitler sich schon mit Danzig und einem Korridor zufrieden geben. Wäre es nicht möglich, dass ein britischer Minister nach Berlin käme? Könnte man nicht eine Konferenz über die Revision des Versailles-Vertrages unter Hitlers Vorsitz ins Auge fassen? Aber England ist unversöhnlich, es wird bis zum bitteren Ende gehen wollen. Wenn das stimmt, müssen sie sich darüber klar sein, dass alle Deutschen sich um ihren Führer scharen und unter seinen Fahnen kämpfen werden. Stern. Sieburg ringt die Hände und weint. Ich bin mir über seine Gefühle nicht sicher, kenne aber seine enge Verbindung zu den führenden Nazis. Er muss gut orientiert sein, und seine Verzweiflung ist echt. Ich antwortete, dass, wenn die Lage so sei, wenn Hitler wirklich die Absicht habe, den Krieg zu vermeiden, dass er dann fest damit rechnen könne, von den Westmächten dabei Unterstützung zu erhalten. Sie haben nicht das Recht, eine Regierung, an deren Spitze Chamberlain steht, als starrsinnig zu verdächtigen. Von der französischen Regierung ist Ihnen bekannt, dass sie alles Menschenmögliche tun wird, um eine für alle Beteiligten ehrenvolle Lösung zu erleichtern. Im Augenblick kommt es darauf an, dass die Verhandlungen zwischen Deutschland und Polen zustande kommen. Stern. So sieht also die Entspannung aus, von der auf der italienischen Botschaft gesprochen wurde. Die in den Zeitungen vom 26. August veröffentlichten Verwaltungsmaßnahmen für den Kriegsfall waren also blindgesetzähnlich. Die Kraftprobe würde zu unseren Gunsten ausschlagen. Zwar ist das Spiel noch lange nicht gewonnen, doch ist eine tragische Entscheidung bereits in die Ferne gerückt, und die Umgebung Hitlers scheint, da es nicht zum Kriege kommt, ihre Hoffnung auf eine Konferenz ähnlich der von München zu setzen. Allem Anschein nach ist ein Wendepunkt erreicht worden, ich muss sofort Paris benachrichtigen. Ich zögere indes zu telegrafieren, ein Telegramm könnte vom deutschen Geheimdienst dechiffriert werden, meinen Gewehrsmann bloßstellen und vor allem bei seinem Bekanntwerden, indem es Hitlers Prestige aufs Spiel setzte, den Krieg herbeiführen. Ich bin trotzdem dabei, mich zu einem Telegramm zu entschließen, als mir der Besuch unseres Konsuls in Frankfurt am Main, DAYET, gemeldet wird, der nach Paris zurückfährt. Ihn werde ich mit meiner Botschaft betrauen, ich schreibe sofort einen handschriftlichen Brief an den Ministerpräsidenten und lasse darin die optimistischen Töne anklingen, die Sieburg bei mir angeschlagen hat. Nachdem ich Daladier über das, was ich soeben erfahren habe, und über die sich neuerdings abzeichnende Lage unterrichtet habe, ziehe ich daraus die Folgerung, man müsse festbleiben und nochmals festbleiben, dabei aber so geschickt manövrieren, dass es nicht zum Bruch kommt. 427-30 August 1939. Ich habe meinen Brief statt an den Außenminister an den Ministerpräsidenten gerichtet, weil dieser sich persönlich für die Anbahnung direkter Verhandlungen zwischen Deutschland und Polen eingesetzt hat. Der Brief, der die etwa eintretende Vernunft torpedieren sollte, findet sich im DB Nummer 130. Stern. Außenminister Barnett beauftragt um 23.20 Uhr Botschafter Noel, die Demarsche des britischen Botschafters Kennard zu unterstützen. Dieser habe von seiner Regierung besondere Instruktionen hierfür. FGB Nummer 304, Stern, BBB Nummer SL, um 2 Uhr früh telegrafierte Lord Halifax an Henderson, wir werden die Antwort der deutschen Regierung sorgfältig prüfen, aber es ist natürlich unvernünftig, von uns zu erwarten, dass wir heute in Berlin einen Vertreter Polens zur Stelle schaffen, und die deutsche Regierung darf das nicht erwarten. Es wäre gut, wenn Sie dies sogleich auf geeignetem Wege den richtigen Stellen bekannt geben ließen. Wir hoffen, dass Sie unsere Antwort heute Nachmittag erhalten. Diesen negativen Vorbescheid teilte die britische Botschaft um 4 Uhr dem Auswärtigen Amt mit. Botschafter Henderson rief in der Frühe nochmals Staatssekretär V. Weizsäcker an und meinte, die deutsche Antwort sei recht kategorisch formuliert und habe etwas Ultimatives an sich, worauf dieser erwiderte, die Situation sei überaus gespannt und dringlich. ADAP 7S 366, Stern um 10 Uhr empfing Lord Halifax vom Botschafter KNARD folgende Mitteilung: Ich habe die sichere Empfindung, dass es unmöglich sein würde, die polnische Regierung dazu zu bringen, Oberst Beck oder irgendeinen anderen Vertreter sofort nach Berlin zu entsenden, um eine Bereinigung auf der von Hitler vorgeschlagenen Basis zu besprechen. Sie würden sicher eher kämpfen und zugrunde gehen, als sich solch einer Demütigung zu unterwerfen, besonders nach den Beispielen von der Tschechoslowakei, Litauen und Österreich. Zweiter. Ich möchte vorschlagen, dass, wenn Verhandlungen zwischen Gleichgestellten zu führen sind, es wesentlich wäre, dass sie in einem neutralen Land stattfinden müssten oder selbst vielleicht in Italien, und dass die Grundlage für jegliche Verhandlung ein Kompromiss sein müsste zwischen den klar definierten Grenzen der Märzvorschläge der deutschen Seite und dem Status quo auf der polnischen Seite. Dritter. Es bedenkt man, dass die polnische Regierung allein steht und wenn sie weitgehend für den Krieg unvorbereitet ist, sie die Märzbedingungen ablehnt, so wäre 428-30 August 1939 es für sie gewiss unmöglich, Vorschlägen zuzustimmen, die sich als über die Märzbedingungen hinausgehend herausstellen. Jetzt, da sie England zu ihrem Verbündeten hat, Frankreich seine Unterstützung zugesagt hat und die Weltmeinung klar für direkte Verhandlungen auf der Basis der Gleichberechtigung ist und hinter dem Widerstand Polens gegen eine diktierte Bereinigung steht. Vierter. Ich spreche natürlich der polnischen Regierung gegenüber keine Meinung aus, noch teile ich ihr die Antwort Hitlers mit, bis ich Anweisungen erhalte, was unverzüglich der Fall sein wird, wie ich überzeugt bin, DBFP 7 Nummer 512, Stern Hans Otto Meissner, der Sohn des Staatssekretärs, aus London, vom 30. August ab wurde es unseren Militärattachés verboten, die Stadtgrenze zu überschreiten. So fuhr ich mit einem geborgten Wagen, der das verräterische CD-Schild nicht trug, rings um London herum, mir anzuschauen, was da vorging. Und was ich sah und hernach berichtete, das waren alles klare Anzeichen einer schleunigen Mobilmachung. Rings um London brodelte es von Truppen und Transporten, sie waren der Beweis, dass England nunmehr entschlossen sei. Diese Tatsache wurde deiffriert nach Berlin gefunkt, aber Herr von Ribbentrop war nicht zu überzeugen. H.O. Meissner, S131, Sternbotschafter Henderson telefoniert um 13 Uhr an Lord Halifax, ihre Botschaft wurde um 4 Uhr früh an den Reichsaußenminister gesandt. Ich habe Herrn Hitler gestern Abend eine ähnliche Bemerkung gemacht, worauf seine Antwort gewesen ist, dass man von Warschau nach Berlin in ein VS-Stunden fliegen könne. Zweiter. Ich wiederholte die Botschaft heute Morgen telefonisch dem Staatssekretär, welcher sagte, dass sie soeben zu Herrn Hitler gebracht worden sei. Er fügte hinzu, dass sobald als möglich etwas getan werden müsse. Dritter. Während ich immer noch empfehle, dass die polnische Regierung diese Bemühungen in 11. Stunde schlucken soll, um mit Herrn Hitler direkten Kontakt aufzunehmen, auch wenn es nur darum zu tun wäre, die Welt davon zu überzeugen, dass sie sich selbst der Aufrechterhaltung des Friedens opferten, kann man aus der deutschen Antwort nur schließen, dass Hitler versucht, seine Ziele durch sogenannte friedliche und faire Mittel zu erreichen, wenn er kann, jedoch wenn er nicht kann, mit Gewalt. Es kann natürlich viel von dem detaillierten Plan abhängen, auf den im letzten Absatz der deutschen Antwort verwiesen wird. Vierter. Nichtsdestoweniger, wenn es Herrn Hitler ermöglicht wird, auch weiterhin die Initiative zu erhalten, scheint mir, dass das Ergebnis nur Sieg für ihn sein kann, durch Machtentfaltung und Ermutigung, denselben Kurs im nächsten Jahr oder im darauffolgenden Jahr weiter zu verfolgen. Entweder Krieg oder wieder im 429-30 August 1939. Fünfter. Könnte es nicht selbst jetzt für uns noch möglich sein, die Initiative an uns zu bringen, vermittels irgendwelcher unparteiischer Lösung, die etwa durch den Papst vorzutragen wäre, wozu wir uns verpflichten würden, unsere Unterstützung zu gewähren als eine Verhandlungsbasis gegenüber den Deutschen und den Polen. Solch eine Lösung könnte zumindest im Augenblick des Zusammenbruches des persönlichen Kontaktes, sofern er stattfindet, bereit sein. DBFP 7 Nummer 520, Sternbotschafter Henderson telefoniert um 14 Uhr an Lord Halifax, ich habe heute den italienischen Botschafter in Kenntnis gesetzt von meinem persönlichen Vorschlag zur päpstlichen Erwägung. Zweiter. Attulico sagte, dass er Mussolini so bald wie möglich davon Kenntnis geben würde. Die einzige Hoffnung würde eine Lösung sein auf der Basis von Hitlers Märzangebot. Ich sagte, dass ich persönlich die Tatsache begriffe, aber wichtig wäre, eine neutrale Lösung zu haben, auf deren Annahme durch beide Seiten wir bestehen könnten. Sogar, wenn es eine Beck-Hitler-Zusammenkunft gäbe, und wenn es nur darum ginge, dabei Zeit zu gewinnen, so sehe ich wenig Aussicht im gegenwärtigen Zustand der Spannung für eine übereingekommene Regelung zwischen den beiden direkt betroffenen Parteien. Wenn eine päpstliche Lösung bereit wäre, so könnte sie, wenn nicht zwar vorher, wenigstens dann vorgebracht werden, wenn der Zusammenbruch eintreten würde. Attulico stimmte zu, sagte aber, dass er sein Äußerstes beim Nuntius hier getan hätte, dass aber die katholische Kirche fürchtete, dass die Intervention auf sie selbst zurückpralle, DBFP 7 Nummer 522, Stern habe. Botschafter Henderson übersendet Lord Halifax die Informationen eines Deutschen, die dieser heute Morgen dem britischen Militärattaché gegenüber abgegeben, SDB Nummer 131, um 14 Uhr und 10 Minuten telefoniert Botschafter Henderson an Lord Halifax, Herrn Hitlers Neigung, Berichte über polnische Ausschreitungen sehr zu übertreiben, ist ein unglückseliger Faktor in der gegenwärtigen Lage. Zweiter. Ich verlangte vom Kanzler, der Botschaft, daher, dem Nuntius heute die persönliche Anregung zu machen, dass der Vatikan sofort eine örtliche Kommission von Geistlichen einsetzen sollte, um die Entstehungsgeschichte dieser Zwischenfälle zu kontrollieren. Dritter. Der Nuntius antwortete, dass dieser Vorschlag unter den gegenwärtigen Umständen ihm nicht als empfehlenswert erscheine, da er zu sehr nach Parteiergreifung schmecke. Er verpflichtet sich indessen sofort, folgende Alternativen an den Vatikan zu telegrafieren: 430-30 August 1939 a, dass der Papst die Nunzien in Berlin und Warschau anweisen sollte, von den betreffenden Regierungen im Interesse des Friedens eine menschliche Behandlung der Minderheiten zu verlangen, oder b, dass der Vatikan Berlin und Warschau die Ernennung einer neutralen Kommission von Laien anraten sollte, welche die von Geistlichen zu erfüllende Aufgabe übernehmen sollten. Vierter. Der Nuntius verlangte besonders, dass die Angelegenheit wirklich ganz geheim zu halten ist, DBFP 7 Nummer 523, Stern um 14:44 telegrafiert Lord Halifax an Botschafter Henderson, bitte bringen Sie Folgendes vom Premierminister zum deutschen Kanzler, wir erwägen die deutsche Not gründlich und dringlich und werden am späten Nachmittag eine offizielle Antwort senden. Wir legen in Warschau dar, wie lebenswichtig es ist, alle Anweisungen zu verstärken, um Grenzzwischenfälle zu vermeiden, und ich würde Sie bitten, ähnliche Anweisungen auf deutscher Seite zu bestätigen. Idi begrüße den Beweis von Gedankenaustauschen, welche stattfinden in dem Wunsch einer englisch-deutschen Verständigung, worüber ich gestern im Parlament gesprochen habe, um 17:30 dem AA zugestellt. DBFP 7 Nummer 525, Sternbotschafter Henderson schreibt an Lord Halifax, meine Überzeugung ist die, dass die polnische Regierung die Forderungen Herrn Hitlers vom März weniger wegen ihres eigentlichen Wesens abgelehnt hat, als vielmehr a, weil Deutschland Polen in den Fragen der Slowakei und Memals hintergangen hat, und b, weil sie in der Form eines Ultimatums vorgebracht waren. Nichtsdestoweniger muss man nicht nur die unmittelbare Gegenwart in Erwägung ziehen, in der es wesentlich ist, kein Anzeichen davon zu zeigen, als ob man Herrn Hitlers Drohungen nachgebe, sondern man muss auch an die Zukunft denken. Wenn es in der Zukunft einen echten Frieden zwischen Polen und seinem mächtigen Nachbarn geben soll, müssen die Beschwerden des Letzteren, die nicht von Hitler gemacht, sondern national sind, abgestellt werden. Um dies Ziel zu erreichen, muss nach meiner Meinung die Stadt Danzig, im Unterschied zum Hafen, zu Deutschland zurückkehren, es muss eine direkte und exterritoriale Verbindung zwischen dem Reich und Ostpreußen geben, und man muss die deutsche Minderheit in Polen durch irgendeinen Bevölkerungstausch loswerden. Auf keiner anderen Grundlage kann es jemals einen echten und dauerhaften Frieden zwischen den beiden Ländern geben. Kein diplomatischer Kompromiss hat eine Hoffnung auf unbestimmte Dauer. 431-30 August 1939 Wenn wir jemals das deutsche Heer und das deutsche Volk dazu bringen wollen, gegen die unausstehliche Regierung Hitlers zu revoltieren, kann das, was die polnische Frage betrifft, nur auf einer Basis dieser Art gelingen, da das ganze Volk selbst und sogar die meisten der gemäßigten Gruppen des deutschen Volkes jede andere Basis als für Deutschland ungerecht betrachten würde. Dieser Punkt scheint mir von äußerster Wichtigkeit zu sein. Herr Hitler würde in der Stimmung, wie er sie gestern hatte, eine solche Lösung ablehnen, wenn er sie wirklich ablehnt, würden seine Leute noch unwilliger sein, ihm zu folgen. Wenn er unter unserem Trud annimmt, rechne ich damit, dass er an Prestige verlieren wird, und ich glaube nicht, dass das deutsche Volk sich in der unmittelbaren Zukunft irgendwelchen weiteren Schocks unterwerfen wird, genauso wenig wie wir selbstständig. Inzwischen kann ich nur nochmals dringend betonen, wie wichtig es ist, dass Polen den Vorschlag für direkte Verhandlungen sofort annimmt und sich damit in den Augen der Welt ins Recht setzt. DBFP 7 Nummer 537 als Bezugstelegramm ist das Telegramm Kennards an Halifax Nummer 512 angegeben. Stern Außenminister Beck erwiderte mit leichter Müdigkeit, die polnische Regierung hätte nicht die Absicht, irgendwelche Zwischenfälle zu provozieren, und ging dann zu etwas über, das ihn ganz besonders beschäftigte, er sei davon überzeugt, dass die Regierung SM bei der Beantwortung von Hitlers Not keine definitiven Ansichten über Polen angehende Probleme äußere, ohne sich vorher mit der polnischen Regierung besprochen zu haben, nahm Ö, S 384, die offizielle Antwort, die Graf Lubienski um 19 Uhr dem britischen Geschäftsträger erteilte, fiel daher entsprechend schnippig aus. PWB Nummer 105, Stern um 17:30 telegrafiert Lord Halifax an Botschafter Kennard in Warschau, die Atmosphäre mag zu verbessern sein, wenn strenge Instruktionen gegeben werden von der polnischen Regierung an alle ihre militärischen und zivilen Behörden, erster. Nicht zu feuern auf Flüchtlinge oder Mitglieder der deutschen Minorität, die Ärgernis hätten, sondern sie zu verhaften, zweiter. Sich selbst von persönlicher Gewalttat gegen Mitglieder der deutschen Minderheit zu enthalten und ähnliche Gewalttaten seitens der Bevölkerung zu verhindern, dritter. Mitgliedern der deutschen Minderheit, die Polen zu verlassen wünschen, zu Tschi-I-Stadten, frei zu passieren, vierte aufreizende Radiopropaganda einzustellen. Bitte informieren Sie Herrn Beck hinzufügend, dass ich begreife, dass Herr Hitler 432 30. August 1939 Berichte benutzt, um eine unmäßige Aktion zu rechtfertigen, aber ich bin darauf bedacht, ihn dieses Vorwandes zu berauben. Ich fordere die deutsche Regierung auf, gleich zu verfahren und mache darauf aufmerksam, dass man von der polnischen Regierung nur erwarten kann, solche Instruktionen aufrechtzuerhalten, wenn keine Provokation von der deutschen Minderheit gegeben wird. DWFP 7 Nummer 532, Stern, BBB Nummer 87, Botschafter Henderson erhält den ähnlichen Auftrag. Wenn Sie die deutsche Regierung von den erneuten von uns in Warschau erhobenen Vorstellungen unterrichten, so machen Sie bitte klar, dass man von der polnischen Regierung die Wahrung einer völligen Zurückhaltung nur erwarten könne, wenn die deutsche Regierung auf ihrer Seite der Grenze dasselbe tut. Nachrichten sind im Umlauf über von Deutschen begangene Sabotageakte um 17.40 Uhr telegrafiert Lord Halifax an Botschafter Henderson, mein sofort folgendes Telegramm, DBFP 7 Nummer 543, enthält den Text der Botschaft zur Mitteilung an den deutschen Kanzler. Die Mitteilung soll indessen ihm nicht überbracht werden, bis Sie nicht weitere Weisungen von mir erhalten haben, DB Nummer 133a, DBFP 7 Nummer 534, um 18.50 Uhr drahtet Lord Halifax an Botschafter Henderson, BBB Nummer 88.1. Wir nehmen an, dass die deutsche Regierung darauf beharrt, dass ein polnischer Unterhändler mit Vollmachten zur Entgegennahme der deutschen Vorschläge nach Berlin kommen muss. Zweiter. Wir können der polnischen Regierung nicht raten, auf dieses Verfahren, das völlig unverständlich ist, einzugehen. Dritter. Könnten Sie der deutschen Regierung nicht nahelegen, sie möge, wenn ihre Vorschläge bereit sind, das normale Verfahren anwenden und den polnischen Botschafter einladen vorzusprechen, um ihm die Vorschläge zur Weiterleitung nach Warschau zu übergeben und um Anregungen über die Führung der Verhandlungen zu ersuchen. Vierter. Die deutsche Regierung hatte die Freundlichkeit zu versprechen, dass sie ihre Vorschläge auch der Regierung seiner Majestät mitteilen werde. Wenn diese findet, dass sie eine verständige Grundlage bieten, kann man darauf zählen, dass sie in Warschau ihr Bestes tun wird, um die Verhandlungen zu erleichtern. Auch diesen Auftrag führte Henderson erst um Mitternacht aus. Stern um 19 Uhr übersendet Lord Halifax an Botschafter Ken ARD die Abschrift der Antwort, die der deutschen Regierung überbracht werden soll. Mitternacht durch Botschafter Henderson, DB Nummer 133a, 433, 30 August 1939. Den ausführlichen Anweisungen an Ken ARD für sein Gespräch mit Außenminister Beck ist der Satz vorgesetzt, auf dieses Telegramm hin soll nichts unternommen werden bis auf weitere Instruktionen, DB Nummer 132, Stern um 19:40 Uhr schickt Lord Halifax telegrafisch also nicht per Sonderkurier durch Flugzeug, wie er in der Presse behaupten lässt, die britische Antwortnot an Botschafter Henderson mit der ausdrücklichen Anweisung, dass entsprechend dem Telegramm von 17:40 Uhr nichts unternommen werden solle vor Erhalt weiterer Instruktionen. DB Nummer 133a, DBFP 7 Nummer 543, Stern um 21 Uhr telefoniert Lord Halifax an Botschafter Henderson, 1. Ihre Sprache wird warm begrüßt, aber hier liegt ein Punkt vor, auf den Sie Ihre Aufmerksamkeit lenken sollten, nämlich die Gefahr, die in der Frage Hitlers besteht hinsichtlich der Möglichkeit einer Allianz mit England. 2. Eine Allianz, die ein militärisches Bündnis bedeuten muss, wenn sie überhaupt etwas bedeuten soll, ist natürlich keine durchführbare Politik und wir sollten vorsichtig sein, den Deutschen nicht zu gestatten, uns auf einen so gefährlichen Boden zu ziehen. Andererseits, wenn die Deutschen es bekannt werden lassen, dass Gespräche wegen einer Allianz geführt worden seien, so könnte dies den allerschlimmsten Eindruck in den Vereinigten Staaten und allen befreundeten Ländern machen, der überhaupt möglich ist. 3. Der Fall eines Vertrages wäre etwas anderes, DBFP 7 Nummer 545, Stern am Abend sagte Anthony Eden in einer Funkansprache an amerikanische Hörer, die Zeit des Flickwerks und der Kompromisse ist vorbei. Die Welt muss wählen zwischen Ordnung und Anarchie. Zu lange schon schwankt sie von einer Krise zur anderen, zittert sie unter der unaufhörlichen Drohung der Waffengewalt. Wir können nicht ewig mit der Pistole auf der Brust weiterleben. Die Friedensliebe des englischen Volkes ist so groß wie eh und je, aber deswegen ist es nicht weniger entschlossen, dass der Friede diesmal auf der Ehrfurcht vor dem gegebenen Wort, auf der Ablehnung aller Gewalt beruhen soll. Brod, Anthony Eden, S170, Stern um 21:05 Uhr telefoniert Lord Halifax an Botschafter Henderson, dass er, sobald er alle Telegramme erhalten habe, entsprechend dem Auftrag im Telegramm DBFP 434, 30 August 1939, 7 Nummer 543, 19:40 Uhr, handeln soll. Er soll das Vorregistern Office telefonisch über die Zeit der Unterredung mit Adolf Hitler unterrichten, sobald er sie erfahren habe. Nach der Anmerkung 5 telefonierte Herr Höllmann am 31. August um 0:10 Uhr dem Außenamt, dass Sir Henderson soeben zu seinem Interview gefahren sei, dessen Zeit auf Mitternacht festgesetzt worden wäre. DBFP 7 Nummer 548, Stern um 21:40 Uhr erhält Botschafter Ken ARD erneut die Anweisung, sie sollten immer noch keine Aktion ergreifen, bis sie weitere Instruktionen erhalten. DBFP BD 7 Nummer 552, Stern der Schwede Dalerus wurde früh 5 Uhr von einem Flugzeug der deutschen Regierung nach London geflogen. Im Vorregistern Office gut angekommen, wurde ich von Sir Alexander Cadogan empfangen. Gleich danach gingen wir hinüber nach Downing Street, um 10.30 Uhr mit Chamberlain, Halifax und Sir Horace Wilson, Chamberlains rechter Hand, zusammenzutreffen. Die Stimmung war gedrückt und ernst, man konnte aber die feste Entschlossenheit der englischen Regierung spüren, unter keinen Umständen eine weitere deutsche Gewaltpolitik zu dulden. Chamberlain verurteilte in seinen Äußerungen Hitler kategorisch. Er hatte offenbar die Grenzen seiner Geduld erreicht und nahezu den Glauben an den Nutzen weiterer Verhandlungen verloren. Ich berichtete über das, was geschehen war, und über meine Gespräche mit Forbes und Göring. Ich gab meiner Überzeugung Ausdruck, es sei, wenn die deutschen Gewalttätigkeiten der Polen zu provozieren suchten, von größter Bedeutung, dass die englische Regierung Maßnahmen ergreife, um dem vorzubeugen. Göring hätte, erzählte ich, die Meldung über das Niederschießen 5 deutscher Flüchtlinge als Anlass zu den irrsinnigsten Angriffen gegen die Polen benutzt, und ich schlug vor, die englische Regierung solle der polnischen Maßnahmen empfehlen. Es war offenbar, dass die Anwesenden der Frage der Möglichkeit, die Verhandlungen mit den Deutschen fortzusetzen oder ein Ergebnis zu erreichen, äußerst skeptisch gegenüberstanden. Ich teilte gleichwohl Chamberlain mit, was ich von Göring erfahren hatte, dass nämlich Hitler einen Vorschlag, das großzügige Angebot, ausarbeite, das im Laufe des Tages fertig werden solle. Sowohl Chamberlain wie Halifax äußerten den Verdacht, dass dies eine Finte sei, um Zeit zu gewinnen, oder dass Göring getäuscht worden sei oder mich zu täuschen suche. Ich hielt die Frage für so wichtig, dass ich vorschlug, ich wolle Göring sofort anrufen, um von ihm eine Bestätigung zu erhalten und zu erfahren, ob die Not wirklich in der Ausarbeitung sei und was sie enthalte. Ich rief also von Cadogans Zimmer und in seiner Gegenwart an und bekam nach einiger Schwierigkeit mit Göring Verbindung. Er, 435, versicherte sofort, dass die Not fertig sei und in der Tat Polen günstigere Bedingungen böte, als er mir in der Nacht erzählt habe. Wir trafen uns wieder im Sitzungsraum des Kabinetts Downing Street Nummer 10. Cadogan bestätigte das Telefongespräch, ich zeigte die Karte und berichtete im Einzelnen über die Angaben, die mir Göring über den Inhalt der Not gemacht hatte. Die Karte wurde mit großem Interesse studiert und ich wiederholte hierauf Görings telefonischen Bescheid. Darauf gingen wir meine Kopie der deutschen Not mit Görings Unterstreichung gen Punkt für Punkt durch und beschäftigten uns besonders mit der Fassung des Absatzes, der Gegenstand des Wortwechsels zwischen Henderson und Hitler gewesen war, des Passus also, nachdem die deutsche Regierung erwartete, dass ein polnischer Bevollmächtigter sich während des 30. August in Berlin einfinden solle. Es war ganz deutlich, dass Chamberlain und seine Mitarbeiter gegenüber der Forderung, dass diese Verhandlungen unbedingt in Berlin stattfinden müssten, außerordentlich skeptisch eingestellt waren. Dieses Misstrauen wurde natürlich genährt durch das Verfahren und die Ergebnisse der sogenannten Verhandlungen, wie sie die deutsche Regierung vorher mit leitenden Politikern anderer Völker geführt hatte, wenn sich diese in Berchtesgaden oder in Berlin einfinden mussten. Chamberlain teilte mir mit, dass das Kabinett sich versammeln würde, um die Lage zu erörtern, hierauf solle Henderson telegrafisch neue Instruktionen erhalten. Ich selbst würde im Laufe des Tages von Cadogan über Englands Einstellung zur Frage von Unterhandlungen zwischen Deutschland und Polen orientiert werden, worauf ich am Abend nach Berlin zurückkehren solle, um der deutschen Regierung wiederum zu versichern, dass der englischen Regierung sehr viel daran gelegen sei, zu einer Lösung positiv beizutragen. Würde das Kabinett einen Beschluss fassen, von dem ich Kenntnis haben müsse, ehe ich mit Göring zusammentraf, solle mir dies auf der englischen Botschaft mitgeteilt werden, die ich mithin unmittelbar nach meiner Ankunft in Berlin aufsuchen müsse. Ich setzte hierauf das Gespräch mit Cadogan allein fort, der mich in keiner Weise darüber im Unklaren ließ, dass England den Polen schwerlich zureden werde, Verhandlungen in Berlin zu führen. Er regte stattdessen an, dass die Gespräche an einem anderen Ort und dann am besten auf neutralem Boden stattfinden sollten. Ich rief hierauf Göring wieder an und machte ihm den Vorschlag, dass die Verhandlungen an einen anderen Platz als Berlin verlegt werden sollten. Göring irritiert und antwortete kurz: Nonsens, die Verhandlungen müssen in Berlin stattfinden, wo Reichskanzler Hitler sich aufhält, und ich vermag im Übrigen keine Schwierigkeiten für die Polen zu erkennen, bevollmächtigte Vertreter nach Berlin zu senden. Um 18 Uhr trat ich die Rückreise an. Nach einem glatten Flug landeten wir um 23 Uhr in Tempelhof. Dort traf ich Oberstleutnant Konrad, teilte ihm aber mit, dass ich vor meinem Besuch bei Göring zur britischen Botschaft fahren müsse, um von Forbes Angaben über die Antwort der englischen Regierung zu erhalten. Um 23 Uhr und 30 Minuten war diese noch nicht eingegangen. Ich hatte deshalb keine Kenntnis von den seitens der englischen Regierung gefassten Beschlüssen, als ich dann meine Dalerus S100FF Fahrt zu Görings Hauptquartier fortsetzte. Die Behauptungen Dalerus, wegen des Verhandlungsortes, die er im Kern unter Eid auch in Nürnberg wiederholte, sind unzutreffend, denn in der Aufzeichnung des Vorregistern Office über die Telefongespräche, die Dalerus an diesem Tage zwischen 12.30 Uhr und 15 Uhr aus Cadogans Zimmer mit Göring führte, heißt es, Herr Dalerus warf die Frage eines neutralen Begegnungsortes nicht auf, weil er glaubt, dass der Vorschlag, den Plan durch Herrn Lipski zu übermitteln, besser wäre. Es ist beachtlich, dass Dalerus an diesem Morgen bei den britischen Politikern eine gedrückte und ernste Stimmung besonders auffiel und er feststellte, dass die Anwesenden der Frage der Möglichkeit, die Verhandlungen mit den Deutschen fortzusetzen oder ein Ergebnis zu erreichen, äußerst skeptisch gegenüberstanden. Ich muss es dem Leser überlassen zu ergründen, auf welchen zeitlich früheren Vorgang dieser auffällige Stimmungsumschwung und die beachtliche Skepsis zurückzuführen waren. DB Nummer 132a, Sternkraft Tschernöhl, der Gedanke unserer erzwungenen Neutralität bedrückt ihn immer mehr. Da er keinen Krieg führen kann, trifft er alle jene Maßnahmen, die ihm im Falle einer friedlichen Lösung erlauben werden zu sagen, er wäre in den Krieg eingetreten. Aufgebote, Verdunkelung, Beschlagnahmen, Schließung von Vergnügungsstätten. All das birgt zwei schwere Gefahren, eine außenpolitische, denn London und Paris können dadurch den Eindruck erhalten, dass wir uns auf den Krieg vorbereiten, und sie könnten infolgedessen den Angriff eröffnen, die andere ist innenpolitischer Art, das Volk wird beunruhigt, es ist immer offener deutschfeindlich und gegen den Krieg eingestellt. Buchin, den ich nochmals aufforderte, dem Duce wahrhaftige Berichte über die innere Lage zu senden, ist sehr pessimistisch. Er sagte sogar, im Fall von Volksunruhen zugunsten der Aufrechterhaltung der Neutralität würden Karabinieri und Polizisten mit dem Volk gemeinsame Sache machen. Stern. Die sowjetische Presse und der Rundfunk verbreiteten folgendes Dementi: In einer Reihe ausländischer Zeitungen, insbesondere in Neuer Zürcher Zeitung, wird mitgeteilt, dass sowjetisches Heereskommando angeblich von westlichen Sowjetgrenzen 200 bis 300.000 Mann Truppen zwecks Verstärkung der östlichen Grenzen nach Osten abgezogen habe. Das ist ermächtigt zu erklären, dass diese Mitteilung den Tatsachen in keiner Weise entspricht. Von kompetenten Kreisen wird im Gegenteil festgestellt, dass im Hinblick auf die Zuspitzung der Lage in den östlichen Gebieten Europas und angesichts der Möglichkeit jeglicher Überraschungen 437-30 August 1939 das sowjetische Kommando beschlossen habe, den zahlenmäßigen Bestand der Garnisonen an den westlichen Grenzen der UdSSR zu verstärken. Hogan schreibt hierzu, S-725, ADAP-7S-366, das Vorgehen der Russen war ein augenfälliger Versuch, die Deutschen zu einem energischeren Auftreten gegenüber den Polen zu ermuntern. Das ist unzutreffend, denn das Dementi erfolgte auf eine deutsche Anregung vom 29.08. hin, um die Polen verhandlungsbereiter zu machen, ja am Ende die Bereitwilligkeit, Polen zu helfen, außerordentlich zu mindern, ADAP 7 Nummer 360, 424, Chefdolmetscher Schmidt berichtet, die Ruhepause wurde dazu benutzt, um die bekannten Vorschläge Hitlers über die Regelung der Danziger und Korridorfrage ausarbeiten zu lassen. Als ich sie zu Gesicht bekam, traute ich meinen Augen nicht. Ich glaubte wieder nach Genf zurückversetzt zu sein, denn diese Vorschläge, die eine Abstimmung im polnischen Korridor unter Aufsicht einer internationalen Kommission von Vertretern Englands, Frankreichs, Italiens und der Sowjetunion vorsahen, die gedingen Polen überließen und nur Danzig Deutschland zuerkannten, und die auch Polen eine internationale Autostraße und Eisenbahn durch das eventuell deutsch werdende Gebiet konzedierten, waren von einem Geist getragen, der mit national-sozialistischen Unterredungen geäußerten Gedankengängen wenig zu tun hatte. Es war ein richtig gehender Völkerbundsvorschlag. Schmidt, S-465, Stern. Um 21 Uhr schickte der Gesandte Schmidt vom Auswärtigen Amt, Büro RAM, folgendes Telegramm an die deutsche Botschaft in London, adressiert an den GE-Chefsträger persönlich. Folgender Vorschlag ist bis auf weitere Weisung streng geheim zu halten und niemandem weiterzugeben, ADAP 7S-372, der Vorschlag war der, den Herr V. Ribbentrop so eilig Herrn Henderson vorgelesen haben soll und der die 16 Punkte enthielt, welche die Diskussionsgrundlage für die Verhandlungen mit den Polen bilden sollten. Nach der Anmerkung der Herausgeber der Akten zur deutschen auswärtigen Politik ist das Gesamttelegramm offenbar in zwei Teilen am 30.08., 21 Uhr und 15 Minuten und am 31.08., 0 Uhr und 40 Minuten nach London geschickt worden. Geschäftsträger der Londoner Botschaft war zu dieser Zeit Botschaftsrat Theo Kort. DB Nummer 133c, Stern-Generalfeldmarschall Keitel berichtet, das dritte Mal war, ich zu Hitler befohlen, am 30. August nachmittags mit Brauchitsch und Heide. Der X-Tag wurde hier noch einmal um 24 Stunden auf den 1.9. verschoben, also noch einmal das Heer in der gegenwärtig für den 31.438-30 August 1939 August erreichten Ausgangsstellung angehalten. Hitler begründete es damit, er erwarte am 31. August einen bevollmächtigten Vertreter der polnischen Regierung aus Warschau oder wenigstens die Vollmacht zu endgültigen Verhandlungen an den polnischen Botschafter Lipski in Berlin. Diesen Termin müsse er abwarten, Görlitz, S-214, Frankreichs zweierlei Eifer am 30. August 1939 als Botschafter Henderson am Abend des 29. August aus Hitlers Not von Deutschlands Erwartung eines polnischen Bevollmächtigten für den 30.8. erfahren hatte, teilte er dies anschließend sofort dem französischen Botschafter Colondre mit, ich habe ihn sehr nachdrücklich gedrängt, der französischen Regierung zu empfehlen, dass sie der polnischen Regierung rate, eine sofortige Reise von Herrn Bied vorzuschlagen, da dies meines Erachtens die einzige Chance darstellt, den Krieg zu ich äußerte die Meinung, dass die polnische Regierung auf diese Weise verhindern die Welt überzeugen könnte, dass sie ihr Äußerstes getan habe und dass es darüber hinaus auch ihre Pflicht und ihr Interesse wäre, diesen äußersten Versuch zu machen, da alle anderen ja weit weniger leiden würden als sie selbstständig. Colondre berichtete dies sofort, FGB Nummer 291-4, nach Paris, so dass Außenminister Barnett um 1 Uhr des 30.08. Botschafter Noël mitteilen konnte: Ich bemerke, dass der Reichskanzler trotz der unangenehmen Form, in der er seine Meinung zum Ausdruck gebracht hat, zum ersten Mal einer direkten Aussprache, die er bisher, DB Nummer 124, ablehnte, zustimmt. Dieser Gesichtspunkt scheint mir zunächst unsere Aufmerksamkeit zu verdienen. Es erscheint mir schwierig, mit einer schroffen Weigerung zu antworten, eine Weisung für irgendwelche Schritte erhält Noël nicht. Um 2 Uhr telefonierte Colundre einen weiteren Bericht und Kommentar nach Paris, in dem es heißt: Immerhin meint er, Henderson, Herr Beck sollte der Einladung des Reichskanzlers Folge leisten, denn Polen hätte Interesse daran, der Welt seinen guten Willen vor aller Augen zu beweisen, Regierung die Ernennung eines Bevollmächtigten vollziehen sollte, da der Reichskanzler im Grunde genommen der englisch-französischen Anregung einer direkten Fühlungnahme zwischen Berlin und Warschau Folge leistet. Im weiteren Text dieser Mitteilung, siehe Text S 424, spricht sich Colundre dagegen aus, dass Beck nach Berlin kommt. Ich glaube meinerseits, dass die polnische, FGB Nummer 296, auch Colundre bekommt von seiner Regierung keinerlei Anweisung. Barnett behauptet nun in seinem Buch, vor der Katastrophe S 280, ich beauftragte unverzüglich Noël, zusammen mit seinem britischen Kollegen auf Beck einzuwirken, damit er den Plan der deutsch-polnischen direkten Besprechung 439-30 August 1939 günstig und ohne Zeitversäumnis annehme. Beck empfing nacheinander unsere beiden Botschafter. Für diese Behauptung findet man nicht nur im FGB keine Bestätigung, sondern Botschafter Noël berichtet uns das genaue Gegenteil: Der Tag des 30. verging völlig, ohne dass die französische Botschaft in Warschau irgendeine Mitteilung über diese Frage der direkten Verhandlungen aus Paris erhielt. In der Nacht vom 30. zum 31. informierte mich Herr Barnett durch ein in Paris am 30. um 23 Uhr und 20 Minuten, FGB Nummer 304, ausgefertigtes Telegramm, dass die britische Regierung die für Sir Howard Kennedy bestimmten Instruktionen unterbreitet habe und dass ich die Schritte des Letzteren in seinem Sinne unterstützen solle. Dieses Telegramm erreichte mich am Donnerstag, dem 31., um 2:30 oder 3 Uhr morgens. Sofort ging ich zu einer Besprechung zu meinem britischen Kollegen. Er kam gerade von Oberst Beck, der seinen Schritt gut aufgenommen und ihm versprochen hatte, ihm mittags die Antwort der polnischen Regierung zu übermitteln. Von der englischen Botschaft begab ich mich zum Palais Brühl, wo der Minister mich in seinen Privaträumen empfing. Ich unterstützte mit allen Gründen, die sich aufdrängten, den Gedanken der direkten Verhandlungen, und ich zeigte dem Außenminister das Interesse Polens, sich ihnen was auch kommen mag nicht zu entziehen. Danach kann Noël kaum vor 4-5 Uhr morgens, am 31.08., bei Beck gewesen sein, also rund 30 Stunden später, nachdem seine Regierung Kenntnis erlangt hatte von Hitlers Erwartung eines polnischen Bevollmächtigten. Erst weitere 7 Stunden später berichtete er in nicht ganz 2 Zeilen über seine Demarche. Noël, S 414, FGB Nummer 305, war rettet. Angesichts solcher offiziellen Verzögerungstaktik muss der fantasiebegabte Hogan wieder einspringen. Zunächst übernimmt er, S 701, unbesehen Barnetts falsche Behauptung und führt dann aus: Der französische Botschafter Colundre unternahm am 30. August in Berlin einen erneuten Vorstoß, Lipski auf den Ernst der Lage hinzuweisen. Er legte seinem polnischen Kollegen bis ins Kleinste dar, um welche Haaresbreite es Hitler gelungen, seine militärische Operation gegen Polen am 25. und 26. August rückgängig zu machen. Er hielt Lipski vor, dass in Deutschland eine beträchtliche Opposition gegen einen Krieg mit Frankreich und England vorhanden sei und es nur eines geringen Maßes an Versöhnlichkeit von polnischer Seite bedürfe, um diese Stimmung auszunutzen und den Krieg zu vermeiden. Die Situation könne immer noch GI werden, wenn Lipski in seiner Eigenschaft als Botschafter darum ersuchen würde, die deutschen Vorschläge nach Warschau übermitteln zu dürfen. Hogan, S 728, es ist nun aber völlig unverständlich, dass diese große Friedensbemühung weder im FGB noch im PWB, noch in den Erinnerungen des Gesprächspartners Colundre auch nur die geringste Erwähnung findet, wenn man nicht folgenden Satz als Teil 440-31 August 1939 des Gespräches ansehen will. Lipski hält sie, die Reise Becks, übrigens für ausgeschlossen, weil sie für die polnische öffentliche Meinung untragbar sei. Colundre, S 437, die Briten waren angesichts der klaren Verhandlungsbereitschaft Hitlers etwas unternehmender. Lord Halifax wollte sogar mit der französischen Regierung über Hitlers Antwort verhandeln und ließ am Nachmittag durch den britischen Botschafter in Paris anfragen, ob es M.A. Daladier nicht für eine gute Sache hielte, nach London herüberzukommen. Entweder heute Nachmittag oder morgen um 16 Uhr musste der Botschafter nach London mitteilen, dass M.A. Daladier sehr viel zu tun habe im jetzigen Augenblick in Verbindung mit militärischen Bewegungen und nicht geneigt zu sein scheine, es für möglich zu halten, dass er kommen könne. Die weiteren eifrigen Bemühungen Frankreichs um einen friedlichen Ausgleich mag der Leser aus dem Normaltext entnehmen. Seite 426 die offiziellen Auffassungen des Generals Gamelin, Seite 425 Frankreichs Haltung zur polnischen Generalmobilmachung, den Brief Colundres an M.A. Daladier. DB Nummer 130, Donnerstag den 31. August 1939. Da an diesem entscheidenden Tag sich die Vorgänge stark häufen und sehr ineinander greifen, bringe ich sie in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach folgenden Gruppen: 1. Die allgemeinen Vorgänge 2. Die Vermittlungsaktion Dalierus 3. Die italienische Vermittlungsaktion 4. Die Vorgänge betreffend die USA und die Sowjetunion 5. Die Geschehnisse an unbekannten Tagen des August 6. Sonderbeiträge 1. Die allgemeinen Vorgänge 0 Uhr und 10 Minuten, Botschafter Henderson wird vom Reichsaußenminister zur Übergabe des Memorandums der britischen Regierung und zweier mündlicher Erklärungen empfangen. DB Nummer 133a. Die Unterredung ist als Mitternachtsgespräch in die Geschichte eingegangen. Die deutsche Aufzeichnung ist in DB Nummer 133b und Hendersons zwei Berichte in DB Nummer 134 enthalten. Ferner verweise ich auf den Sonderbeitrag, das Mitternachtsgespräch vom 31. August 1939 0 Uhr und 25 Minuten, Lord Halifax telefoniert an Botschafter Kennedy, dass er entsprechend dem Telegramm DBFP 7 Nummer 539 vom 30.8. DB Nummer 132, sobald als möglich 44131 August 1939 handeln solle. Dies sei die Zeit, die für das Interview Hendersons mit Ribbentrop festgesetzt wäre. Circa 1 Uhr und 30 Minuten, Botschafter Kennedy führte endlich den Auftrag aus, der ihm schon um 18 Uhr des Vortages von Lord Halifax mit der ausdrücklichen Weisung erteilt worden war, ihn nicht vorher auszuführen, nämlich Beck von der Antwort Hitlers zu unterredieten, in der dieser schon am 29.8. geschrieben hatte, dass er für den 30. August einen polnischen Bevollmächtigten erwarte.